Wir müssen jetzt erstmal reinkommen hier, ne? Ja, gerne doch. Ich bin der Pat. Ich bin der Bernd. Und wir sind mal wieder hier und wir nehmen einen neuen Podcast auf. Länger Zeit jetzt ruhig, ne? Ja, ein bisschen. Haufen rumgewurstelt, wenig Zeit gehabt, aber jetzt machen wir wieder was, ne? Jetzt lassen wir es wieder. Pass auf, wir machen es kurz und knackig hier. Ich hau mal das Intro rein. Machen wir's. Unter vier Ohren. Der Podcast. Mit Bernd und Pat. Der Bernd, wir sind noch nicht ganz drin. Der Bernd. Aber ich glaube, du bist auch noch ein bisschen aufgelöst, ne? Bei dir in der Familie wird ja geheiratet, ne? Du hast heute eine Shoppingtour hinter dich gebracht. Junge, Junge, was war da denn los eigentlich? Ja, war halt nervig, ne? Also man merkt es vielleicht ein bisschen. Ja, ich bin halt noch ein bisschen angefressen. Wir hatten ja schon mal das Thema gehabt in einem anderen Podcast von uns, also in einer anderen Folge. Mhm. Wo ich mich ja drüber aufgeregt habe, dass in den ganzen Geschäften immer überwiegend was für Frauen und Kinder und so, ne, alles mögliche, große Auswahl und hast halt gesehen ist. Und halt für Männer halt, ja, immer nur so kleine Eckchen mit wenig Auswahl und nicht alle Größen, die man so eigentlich erwartet. Ja, jetzt war ich halt unterwegs, weil meine Schwägerin, die wird jetzt heiraten. Und da brauche ich natürlich noch ein bisschen, ja, Klamotten halt. Ich habe zwar einen Anzug, aber damit es auch ein bisschen farblich passt zum Thema, was ich auch so gewünscht hat, und damit ich auch optisch von den Klamotten her zu meiner Frau passe, ja, brauche ich halt eine Anzugweste, Krawatte und noch ein Hemd. Mhm. Aber es scheitert ja schon an der Weste, ne? Welche Konfektionsgröße brauchst du denn überhaupt? Eine große Größe. Damit du noch ganz ehrlich, ich kann es halt nicht ganz genau sagen, weil es kommt immer darauf an, wie das so ausfällt. Also ich weiß nur so grob, in welche Richtung es geht, und dann muss ich halt eigentlich wirklich anprobieren und dann sieht man es halt dann. Ja. Ich glaube, mit dem Problem bist du aber nicht alleine. Also, ja, es fängt ja schon an. Wir waren heute im ersten Laden, da ich sage, hier, brauchst du eine Weste. Ich will aber jetzt nicht hier irgendwie so eine Schickimicki mit was ich wie Verzierung drauf oder sonst irgendwas, brauche ich nicht. Ich brauche eine schlichte Weste, die zu meinem Anzug, den ich ja schon habe, passt. Mhm. Ja, da fing es halt schon an. Ja, haben wir anscheinend nicht in ihrer Größe da, das müssten wir bestellen. Wenn wir das wiederum bestellen, dann dauert das 3-4 Tage. Und dann ich sage, ja, ist halt ein bisschen doof, wir haben jetzt Montag und wir brauchen das für Donnerstag. So. Also wäre das schon mal zu spät. Dann habe ich gesagt, ja, braucht noch eine Krawatte. Ich glaube, das wäre aber kein Problem gewesen. Also die haben ja da en masse, also egal welche Größen, Farben und was ich was alles. Mhm. Ja, hat aber an dem Hemd auch wieder gescheitert oder ist an dem Hemd wieder gescheitert, denn ich brauche halt ein Hemd in der Farbe Rot. Also nicht nur irgendein Rot, sondern Bordeaux-Rot, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja, dann kam gleich wieder das nächste. Ja, das haben wir momentan nicht da, weil das ist eine Herbstfarbe. Naja, ja gut, wir haben Juli, ne? Ja, mag es sein. Aber das ist mir scheißegal. Sag, ich brauche ein Bordeaux-rotes Hemd. Ja, irgendwas, also was halt ein dunkleres Rot ist, da muss ich halt gucken, keine Ahnung. Weil es soll ja auch so, wie gesagt, so ein bisschen passen zu dem Kleid, was meine Frau hat. Mhm. Fing es halt da schon an, dann quer durch die Stadt gerannt, von einem Laden zum nächsten. Guckt, haben die da irgendwie so Anzugswesten und was ich nicht alles. Kannst du vergessen. Dann bin ich in den Nachbarort gefahren, da auch nichts. Von dem Ort nochmal in den nächsten Ort gefahren. Da waren wir dann in irgendeinem Laden, wo ich ja hoffte, jo, scheint dann auch eine Mall zu sein oder so, ne? So würde ich jetzt beschreiben. Jo. Sämtliche Klamottenläden, die da drin sind oder wären, also wie es auch draußen am Gebäude angepriesen werden, wird alle dicht, komplett leer. Da sind sie haben dicht gemacht, die Läden. Er sagt, was ist denn das denn für ein Mist? Sag ich, verstehe ich nicht. Ne? Ja, halt kacke gewesen. Und dann nach Hause, bist schon ein bisschen gefrustet und dann haben wir dann im Internet geguckt. Egal, ob das jetzt bei Amazon war oder auf irgendwelchen anderen Seiten von, wo man halt wissen, ja, da könnte man vielleicht so eine Weste herkriegen. Ja, gibt's das auch wieder nicht in meiner Größe? Und oder halt einfach zu teuer oder die Farbe passt mal wieder nicht oder ja, die Lieferung zum Beispiel, ja, die würde natürlich dann komischerweise entweder genau an dem Tag kommen, wo dann die Hochzeit ist. Ja, super. Ja, alles kacke. Ja, man könnte jetzt zwar meinen, ja, mein Gott, in 4 Tagen ist ja die Hochzeit, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Ja, das hätte ich dich jetzt gefragt. Ja, das hast du mich ja sogar gefragt. Ich würde dich jetzt nochmal fragen, damit ich mal vielleicht ein Argument kriege, wo ich sage, okay, lass ich Geld. Ja, es hat halt jetzt wirklich die letzte Zeit überhaupt nicht großartig gepasst gehabt, von der Arbeit her keine Zeit gehabt. Dann musste sowieso, haben wir gesagt, wir warten erstmal ab, bis meine Frau wirklich ein Kleid gefunden hat und dass ich mich dann praktisch farblich darauf anpasse. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, okay, pass auf, ich habe ja ab nächster Woche Urlaub, also jetzt praktisch ab heute, ist Montag, ne, der 15. Juli. Und dann habe ich gesagt, dann gehen wir direkt dann da los und dann gucken wir dann, damit das auch etwas farblich passt. Selbst meine Kinder, die haben ja alles schon, was irgendwie passt, weil meine Schwiegerin halt gerne ein farbliches Thema haben möchte, wo halt die Farbe Rot bzw. Bordeaux-Rot mit einfließt oder so ein Weinrot. Mhm. Und dem Wunsch möchten wir ja auch nachgehen, sagen wir mal so. Da ist halt jetzt alles ein bisschen schwierig, müssen wir halt gucken, keine Ahnung. Also unterm Strich, du hast jetzt alles, es fehlt nur noch eine passende Weste, die du zumachen kannst, wo du noch Luft kriegst dann. Nee, es fehlt auch die Krawatte und das Hemd, weil das ist jetzt ausschlaggebend anhand der Weste. Mhm. Ja? Weste und Krawatte müssen zusammenpassen. Ja, weil in der Krawatte muss ja auch zum Beispiel die Farbe der Weste, sage ich jetzt mal, oder vom Anzug ein bisschen widerspiegeln, weil es ist ja, bringt ja nichts. Ich will jetzt zum Beispiel keine schwarze Krawatte oder so tragen. Das ist ja keine Trauerfeier. Eben. Also es soll schon auch die Farbe des Hemdes mit reinfließen und auch ein bisschen von dem Anzug, damit das sich ein bisschen abhebt. Das ist halt alles ein bisschen. Ja, das ist alles für einen Tag. Ne? Ja, das sowieso. Genommen. Ich meine, ich habe jetzt gesagt gehabt, komm, am Donnerstag ist die standesamtliche Trauung. Ja. Und die richtige Trauung ist dann Anfang August. Mhm. Also die, was heißt die richtige, die kirchliche. Und da brauche ich dann spätestens dieses Bordeaux-rote Hemd, Weste. Ich wollte halt nur jetzt zumindest die Weste schon mal für Donnerstag haben, weil ich habe nämlich noch ein anderes Hemd, was ich anziehen kann, weil auch meine Frau ja 2 verschiedene Kleider hat. Einmal für die standesamtliche, halt zwar auch ein Kleid, aber halt was anderes, da kann ich auch mein beiges Hemd, was ich zum Beispiel habe, anziehen, aber halt zu der kirchlichen, da sollte es halt dann alles relativ gut passen. Ja, aber dann bleibt ja jetzt nur noch der Notfallplan, mit der Frau nochmal ins Auto und nochmal ein Stück weiter wegfahren, in Hoffnung, irgendwas zu finden. Ja, das haben wir auch vor, das wollen wir direkt morgen machen. In der Hoffnung, dass wir noch was finden, wenn nicht, ja, dann habe ich halt erstmal gelitten, was jetzt dann in 3 Tagen dann betrifft. Muss ich halt ohne Weste klarkommen. Oh mein Gott, ist halt so. Wäre dann der äußerste Notfall. Ja, es ist halt ein bisschen, ich finde, für mich persönlich, sehe ich irgendwie, weiß ich nicht, fühle ich mich auch so ein bisschen angenehmer, wenn ich halt nicht nur ein Hemd und Krawatte, sondern Hemd, Krawatte und halt eine Weste noch anhab. Mhm. Weil ich meine, ja, gut, okay, wir haben jetzt Juli. Mhm. Das Wetter ist jetzt nicht gerade so gut, wie es jetzt in den letzten paar Wochen da war. Nee, ist nicht mehr so heiß. Aber, darauf wollte ich halt teilweise auch drauf zuspielen, ne? Falls es dann wärmer sein sollte. Mhm. Und dass ich zum Beispiel auch das Jackett ausziehen kann, habe dann halt noch die Weste an. Ja. Und ich bin ja auch so ein Typ, der immer schnell schwitzt. Dann sieht man das auch wenigstens nicht so sehr. Mhm. Das waren halt so auch teilweise die Hintergründe dafür. Ne? Mhm. Also, naja, mal gucken, was da rauskommt. Ein paar Tage habe ich ja noch Zeit. Und ansonsten für die Standesamtliche habe ich halt praktisch einfach mal gelitten. Und muss halt dann zusehen, dass ich das dann alles zusammenkriege für die kirchliche Hochzeit. Alles irgendwie recht nervig. Ja, stressig, nervig halt so ein bisschen. Ja, wir gehen schon wieder voll genervt in die nächste Folge rein. Ne? Merkst du, das zieht sich durch wie so ein... ich meine, wir starten ja auch unsere Podcast-Folgen immer erstmal mit dem Allgemeinen. Ja, was wir so kommen, erlebt haben. Wir gehen mit einer schlechten Stimmung raus und kommen mit einer guten... wir kommen mit einer schlechten rein und kommen mit einer guten raus. Ja, es wirkt zwar wirklich so, als würden wir nur Scheiße erleben. Ja, also es kommt irgendwie nichts Positives irgendwie. Weiß ich nicht. Oder halt wenig oder was nicht erwähnenswert wäre, weil es einfach nur so kleine Dinge sind. Mhm. Aber ja, mein Gott, nee, kommt auch noch. Ich heb jetzt mal die Stimmung. Heb mal. Ich bin richtig genervt, ne? Ich bin richtig genervt. Wir schreiben ja, Stichwort WhatsApp, wir schreiben ja auch relativ viel bei WhatsApp, oder? Ja, ja, klar. So. Fast täglich. Ich meine, wir schicken uns ja auch Sprachnachrichten sehr viel. Ja, genau. Sogar. Ja, wo man dann teilweise Notizzettel braucht, was hat der andere eine jetzt alles so, genau. Ne, um dann darauf zu reagieren, weil die relativ ausschweifend lang sein können. Ja. Manchmal ist es auch nur kurz und knackig, ne, hier, aber geht ja jetzt auch gar nicht. Richtig. Stell dir vor, du schreibst mit jemandem. ne? Arbeitskollegin, was auch immer. So. Die Person liest das, das kann man ja sehen mit den blauen Pfeilen, wenn die Person, die Nachricht empfangen hat von dir, das ja dann auch dementsprechend eingestellt hat, kann man ja auch deaktivieren. Aber wenn es aktiviert ist, sieht man das, die Nachricht nicht nur zugestellt ist mit grauen Haken, sondern auch die blauen Haken. Und diese blauen Haken gehen mir gerade auf den Sack. Ich habe Kontakt mit einem Arbeitskollegen, da geht es um was Geschäftliches, da will ich einfach nur was wissen. Und er reagiert nicht. Der liest aber reagiert nicht. Und das schon seit heute Morgen. Kann man da nicht einfach mal schreiben, hier, sorry, passt gerade nicht oder ich rufe an oder da kommt nichts. Er liest und dann ist er schon wieder weg. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ja, finde ich auch beschissen. In einer etwas anderen Form würde sich da meine Mutter beschweren über mich. Machst du auch so, ne? Lesen oder nicht? Ja, also meine Mutter schreibt mir halt gerne, wenn sie Feierabend hat, die ist halt auch dann mit Laptop oft dann unterwegs und über Facebook zum Beispiel, im Facebook-Messenger, schreibt sie mir dann manchmal, keine Ahnung, alltägliche Sachen, wie geht's den Kindern, wie geht's der Frau oder sonst irgendwas. Ich lese es dann und schreibe aber dann nicht zurück. Ich habe zwar vor, dann zurückzuschreiben, weil es oftmals zum echt unpassenden Zeitpunkt ist, wenn meine Mutter mir dann schreibt, das ist dann meistens, ich bin gerade in der Arbeit, habe gerade meine Pause, lese dann das kurz und denke mir, okay, nach der Arbeit, ich merke mir das, nach der Arbeit schreibe ich zurück oder ich rufe sie dann mal an oder was auch immer. Ja, dann vergesse ich es. Okay. Und dann auf einmal nach ein paar Tagen, dann, du meldest dich ja nie. Sie schreibt dir und du meldest dich ja nie. Mache ich ja nicht mit Absicht. Ja, ich meine, klar, man hat den Kopf ja schon recht voll mit alltäglichen Sachen. Ja. Und wenn dann halt so Sachen kommen, wie jetzt so Nachrichten, ja, wie geht's denn? Ja. Ich meine, die kategorisiere ich ja dann auch immer so ein bisschen. Ja, dann sage ich, komm, da musst du jetzt nicht sofort zurückschreiben. Das ist jetzt nichts Notwendiges. Ja, also wie jetzt, keine Ahnung, hier, ich hatte einen Autounfall, du musst mich mal abholen oder so ein Quatsch. Ja. Ja. Aber jetzt in deinem Fall, wo du ja sagst, es ist was Geschäftliches, finde ich halt auch blöd, weil du brauchst die Infos. Ja. Da geht es um eine Abrechnung. Da geht es um eine verdammte Abrechnung. So, geht es um eine Abrechnung. So, und das meine ich halt. Überhaupt nicht dann zu antworten, wo es aber um was Geschäftliches geht, ist ein bisschen blöd. Also das ist wirklich ein bisschen blöd. Also man kann ja wirklich schreiben, ey, tut mir leid, ich habe jetzt heute leider keine Zeit oder ich bin, weiß ich, wie eingebunden oder sonst irgendwas. Ich melde mich. Ich melde mich morgen oder so, weil es heute überhaupt nicht passt, weil Kopf voll oder sonst irgendwas. Ja, da muss halt eine Veranstaltung abgerechnet werden. Ja. So, und er hat mir halt eben Equipment dazu gesteuert und da brauche ich jetzt halt eben eine Angabe, was er mir denn jetzt in Rechnung stellt und wie er mir die Rechnung zukommen lassen muss, weil, ne, aber es ist ja auch alles. Ja, meinst du, dass mit diesen blauen Haken, das ist mehr so ein Männerding oder mehr so ein Frauending? Also beziehungsweise jetzt, man muss es ja aus zwei Perspektiven sehen. Also ich bin ja im Moment der Genervte, der die blauen Haken sieht und es kommt kein Feedback zurück. Würdest du sagen, dass wir Männer eher mit sowas angreifbarer sind oder die Frauen? Ich würde eigentlich sagen, sowohl als auch. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Frau, sie nicht verheiratet, meine Freundin, ich sage immer fälschlicherweise Frau, ne? Ich meine Lebensgefährtin, ach, das klingt auch so altbacken. Lebensabschnittsgefährtin. Ja, wenn ich meine, das klingt aber auch nicht besser. Heißt aber so. Also würde ich jetzt am ehesten betiteln. Wenn ich der Person, die meinen Beziehungsstatus als vergeben deklariert, ich weiß nicht, meine Freundin, so. Ja. Wenn ich meine Freundin, wenn die mich anschreiben würde, würde mir eine Frage stellen und ich würde das lesen und würde nicht reagieren. Ich habe einen Zeitpuffer. Mhm. Aber wenn der Zeitpuffer verstrichen ist, dann kommt irgendwann, hallo? Ja, ja, klar. Und irgendwann ist er dann auch genervt. Ja. Fragezeichen, dann, noch ein Fragezeichen. So, und jetzt stell dir vor, ich habe das Fragezeichen gesehen. Mhm. Ich habe die Fragezeichen gesehen. Und dann kommt nochmal eine Message und noch eine Message und die reagieren nicht. Was meinst du, was ist denn hier los? Dann kriege ich einen Arsch voll. Ja. Weißt du? Deswegen sage ich ja, ich denke mal, das ist sowohl als auch. Egal, ob bei Männern oder bei Frauen. Ja. Und dann kommt es aber auch wiederum auf diese Situation. Denke ich mal. Okay. Also hätte ich jetzt einfach mal gesagt, also wenn es jetzt irgendwas Notwendiges ist oder sonst irgendwas, was wirklich ein Zeitlimit hat, wo halt bis zu einer gewissen Uhrzeit zum Beispiel eine Rückinfo benötigt wird, da kann ich es ja auch verstehen. Ne? Dann sag mal, hey, jetzt antworte mal kurz, ich brauche echt wirklich jetzt gerade die Info aus Grund XY, keine Ahnung. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich nicht wichtig ist, wie ich es ja eben schon gesagt habe, wie ich es praktisch auch sehr oft bei meiner Mutter mache, ja. Dann sage ich, ja, ich schreibe dann halt irgendwann später zurück im Laufe des Tages, sobald ich kann. Das ist dann meistens halt dann wirklich nach der Arbeit. Mhm. Wobei ich jetzt da auch ein bisschen sagen muss, meine Mutter hat auch oft ein Händchen für, aber nicht nur meine Mutter, meine Schwiegermutter manchmal auch, immer zum Zeitpunkt dann anzurufen. Also bist gerade zu Hause, ne, ja, machst gerade das Essen für die Familie. Wenn es halt gerade gar nicht setzt passt. Setzt du dich gerade hin, willst gerade speisen, zack, da klingelt es an der Tür, da klingelt das Handy, da klingelt das Telefon. Ja, hallo, ich wollte mal reinhören. Ja, nee, keine Zeit. Ja, ja, warum? Wir essen jetzt, tschüss. Ja. Da bin ich dann auch mal ein bisschen pampig, ne, weil eigentlich weiß meine oder unsere Familien wissen eigentlich, wie wir so einen gewissen Rhythmus haben. Gerade mit zwei kleinen Kindern. Mhm. Wer Kinder hat, der kennt. Ne? Mhm. Da hast du einen bestimmten Ablauf. Und ist halt blöd, wenn dann irgendwas dazwischen kommt. Ist vielleicht auch nicht die Absicht der jeweiligen Person. Aber ja, es ist halt dann in dem Moment gerade irgendwie total unpassend. Ne? Weißt du was? Ich will das jetzt genau wissen. Ich will jetzt mal wissen, wie Frauen darauf reagieren. Okay. Ich kontaktiere jetzt mal eine Dame. Ich rufe die jetzt mal hier live im Podcast an. Habe ich jetzt einfach mich mal dazu entschieden. Gucken, ob das funktioniert. Spannend, ob es noch rangeht. Schauen wir mal. Es klingelt nicht mehr. Hört man denn was? Man hört was. Ja. Hallo Melli, hier ist der Pat. Grüß dich. Du kannst mich über WhatsApp anrufen, Mann. Nee, das funktioniert aus technischen Gründen nicht. Ich muss, bevor wir weiterreden, gerade sagen, wir sind mittendrin in einer Podcast-Folge. Das ist die große Überraschung, die ich angekündigt hatte. Und aus technischen Gründen geht das mit WhatsApp leider nicht, weil das hier mit dem Handy, das ist alles angebissener Apfel, das ist alles für ein Bob ist. Ja, also aufpassen, was du jetzt sagst, das wird alles gegen dich verwendet, weil aufgezeichnet, ne? Ja, ja. Wir waren eben gerade bei einem Thema, da würden wir dich gerne mal mit einbeziehen. Und zwar geht's bei WhatsApp, da hast du das ja gerade angeschnitten, es geht um die blauen Pfeile, die du ja sicherlich kennst, beziehungsweise nicht Pfeile, das sind ja so Haken, ne? Das kann man ja ein- und ausschalten, ne? Jetzt stell dir vor, liebe Melli, du schreibst mit jemandem, egal ob männlich, ob weiblich, ob Familie oder Freund, egal. Du schreibst eine Frage, die ist für dich very important, du wartest auf eine Antwort. Die Person gegenüber liest das, aber reagiert nicht. Es vergehen Minuten, es vergehen Stunden. Du schreibst vielleicht mal, hallo, ich brauche eine Antwort. Es wird wieder gelesen, es wird nicht reagiert. Was machst du? Bist du genervt? Ja, schon. Findest du nicht, dass man da einfach sagen könnte oder schreiben könnte, hier, sorry, passt gerade nicht oder ich rufe dann an oder irgendwie sowas? Oder? Ja, schon. Ich meine, ich bin das von meinem Papa zum Beispiel gewöhnt. Der hat die blauen Haken, der hat die ausgestellt, aber antwortet auch so nicht, irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Stunden lang. Und dann ist das Schlimmste ist, wenn du nicht weißt, ob der das gelesen hat oder nicht. Ja, das ist noch schlimmer, weil du dann gar kein Feedback hast. Ist das jetzt angekommen, hat das gehört, hat das gelesen, ne? Man weiß es nicht. Eben, deswegen. Ja, aber ich wär schon sauer. Mhm. Und ich glaube, ich würde irgendwann mal versuchen anzurufen und fragen, hey, jetzt kannst du nicht mehr einfach mich aufgelesen lassen. Stimmt. Mich würde jetzt mal interessieren, von der Skala 1 bis 10, ja, wie sehr das dich stören würde. Wie mich das stören würde? Ja. Also kommt drauf an, was ich gefragt habe, worum es geht, ja, finde ich. Ja, sagen wir mal, es regt dich jetzt ziemlich auf. Also sagen wir jetzt mal eine Frage. Hier, ich habe einen platten Reifen, du musst mich mal abholen. Auf einmal kommt keine Reaktion. Wie sehr würde dich das aufregen? Da wäre das eine solide 8, würde ich sagen. Okay. Nur am Rande erwähnt, das ist der ist ein Insider-Gag jetzt für alle Zuhörer. Das ist Wasabi-Bernd für dich, Melli. Ne? Also ich habe euch jetzt nicht vorgestellt, genau. Der ist natürlich auch hier. Ich bin ja hier nicht alleine. Also das wäre eine solide 8, sagst du? Ja, schon. Okay, also sollte ich wahrscheinlich im nächsten Step dann den Kollegen mal anrufen und fragen, was los ist. Ja, würde ich schon tun. Okay. Also es ist bei mir so dieses, weil wenn du denjenigen dann nämlich anrufst, dann kann der ja nicht mehr flüchten, außer auflegen. Oder gar nicht rangehen. Und nicht zurückrufen. Ja, das wäre es dann auch noch. Das wäre ja richtig Bombe. Habt ihr gute Klamottenläden bei euch in der Nähe? In Übergrößen, also wo man auch große Größen bekommt, sage ich jetzt mal. Ach, meinst du jetzt in Köln oder was? Ja, genau. Ja, weil bei mir in der Nähe ist eigentlich Köln nicht, aber ich weiß halt nicht, inwiefern große Größen. Ja, das weiß ja mein Gegenüber auch nicht, inwiefern. Es muss halt, ne, schon groß sein. Ja, da steht irgendwie eine Hochzeit in Raum und wir haben eben schon über die Shopping-Geschichte gesprochen und die Shopping-Queen ist leider noch nicht fündig geworden irgendwie. Nee, leider nicht. Ui, schwierig. Ich meine, Köln hat eine riesige Innenstadt, also da ist total viel. Die haben auch 2 Shopping-Center oder so. Mhm. Und die haben halt einmal Deutsch, da ist dann auch nochmal so ein, diese, wir haben ja viele, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir im Ruhrpott haben das ganz viel, diese Vorortstädte. So diese Vororte von großen Städten, die haben auch nochmal eine Innenstadt. Okay, ja. Quasi. Ja, aber ich hatte nämlich mal eine Freundin hier, die kam so aus der Nähe von Karlsruhe und die war das gar nicht gewohnt, ne? Wir sind ja dann über Land in verschiedene Städten gefahren, also ohne Autobahn. Und dann sind wir von einem Stadtkern zum nächsten gekommen und sie so, boah, wo sind wir denn gerade? Und ich so, ja, wir sind noch nicht mal richtig in Dortmund. So, das ist noch nicht mal die Innenstadt gewesen. Und sie so, hey, hier steht doch ein Shoppingcenter. War halt schon riesig, aber es war halt noch nicht mittendrin, ne? War noch ein Vor. Eben. Ja, wäre vielleicht eine Überlegung wert, aber ich meine jetzt so Richtung Dortmund, Köln. Ist so, schon eine Hausnummer und am Freitag Hausnummer. Ist die Hochzeit, da musst du eingekleidet Donnerstag. Sein. Donnerstag sogar, gut, das wird aber knapp, du. Ja. Ja, Anzug habe ich ja. Ich brauche ja nur so eine Anzugsweste und da finde ich und eine Krawatte. Krawatte, ja, und das Krawatte und Hemd ist stimmen. Eigentlich, das geht ratzifatzi, aber die Weste macht's Problem. Tja, wir wären im August, wären wir in Köln, aber bis dahin ist die Hochzeit rum, dann brauchst du auch nicht mehr. Da ist die rum, ja. Das, ja, dann auch. Das ist genau wie die Logik von meinem Chef heute. Ich habe dem gesagt, ich brauche diesen Freitag brauche ich frei, weil der Junggesellenabschied von dem Verlobten meiner besten Freundin ist und ich den vorbereiten muss. Und der so, ja, kannst du dann arbeiten kommen? Du kannst dann nächste Woche einen Tag frei haben. Ich so, bis dahin ist der Junggesellenabschied vorbei. Da habe ich jetzt auch nichts von. Ja, das stimmt eigentlich, aber das ist doof. Ja, das ist super. Ja. Chefs. Ja, definitiv. Chefs, ey. Ja, dann musst du mal gucken. Fährst du mit der Frau morgen mal raus und ja, in der Hoffnung, dass du dort dann in Fulda was findest oder halt dann eben in Kassel. Schau ich mal. Ey, wie viele Kilometer ihr morgen schrubbt. Ja, mein Gott, ist halt so. Ich hab da Urlaub. Ist ja Irrsinn. Ich hab da Urlaub. Und sonst, Melli, wie ist bei dir die Lage im Moment? Entspannt? Ja, es passiert nichts, aber es ist auch ganz gut so. Was ist dir denn zuletzt passiert, wo du dich so richtig aufgeregt hast? Wo ich mich so richtig aufgeregt habe. Ja, entweder heute das, wo mein Chef mir erst sagt, ich soll erst in Mahl arbeiten und dann doch nicht und dann bei ihm in der Filiale und dann auch doch nicht und das habe ich irgendwie verangekotzt. Und gestern Abend habe ich ja meinen Geburtstag nachgefeiert. Ja. Und eine Freundin von mir, die hatte vor ein paar Tagen schon fest zugesagt und alles. Dann sagte sie mir vorgestern, dass das ein bisschen später werden könnte, weil ihr Auto in der Werkstatt ist und ihr Freund sie bringen muss. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin dann so gegen 8 da. Ja, um 7:45 hat sie dann gesagt, ja, ach, ich komme übrigens nicht mehr. Ja, danke für nichts. Toll. Denke ich mir dann auch so. Und woran ist es dann im Endeffekt gescheitert? Der Freund hatte dann auch noch irgendwie eine Panne am Auto? Oder? Nee, der hatte angeblich noch voll lange in den Boxkampf und sie kam da jetzt auch nicht weg, weil er hätte sie ja bringen müssen. Okay. Und das ging ja dann nicht, weil das wurde dann viel zu spät. Wo ich mir denke, ja, wenn der um 19.30 Uhr einen Boxkampf hat, ist klar, dass du um 8 nicht hier bist. Ja, aus Schwerte, glaube ich. Ja, das weiß man doch vorher dann. Das weiß man eigentlich schon. Ja. Vorher. Ja, ein Taxi wäre wahrscheinlich auch keine Option gewesen, zumindest hinzukommen für sie, weil wahrscheinlich relativ teuer dann, oder? Ja, nicht nur das, sondern auch auf dem Sonntag fahren abends die Busse nicht mehr vernünftig. Ich musste schon mal von mir bis vom Bahnhof, muss ich 2,5 Stunden nach Hause laufen, mitten in der Nacht, weil kein Bus mehr gefahren ist. Okay. Gut, da habe ich mich auch aufgeregt. Das kann ich verstehen, ja. Definitiv. Ja, nicht nur, dass ich dann erst zum Bahnhof laufe, weil ich denke, ach, da fahren bestimmt Taxi oder Nachtexpress, ja nichts. Ich bin sogar so, nachher schon so verzweifelt gewesen, da ist eine Polizei an mir vorbeigefahren, weil die Streife gefahren sind. Ich war kurz davor, dahin zu rennen, können die mich nach Hause bringen. Hast du aber nicht gemacht. Ich war so verzweifelt, das war irgendwie, ich glaube, 1:30 nachts oder so. Und ich so, du kannst doch jetzt nicht laufen. Ja, schwierig. Ja, gerade alleine dann, ne? Ja, große Stadt, girly, dunkel, schwierig. Ich hatte ein bauchfreies Shirt und eine kurze Hose an, das war das Schlimmste. Ich ja, so, du läufst jetzt nicht auf der Hauptstraße. Nein, besser nicht. Besser nicht. Die würden sonst fragen, wie viel. Ja, wie teuer wird's, ne? Ja. Das war schon echt hart. Guck mal, der nächste Bus wäre erst um 5 Uhr morgens gefahren. Ich sage, so, entweder läufst du jetzt und du kommst mit dem Bus nach Hause oder du wartest bis dann am Bahnhof. Welche Variante hast du dich, für welche hast du dich dann entschieden? Ja, ich bin gelaufen und bin so eine Stunde vor dem Bus hier nach Hause angekommen ungefähr. Stunde, anderthalb, irgendwie sowas. Okay, besser als laufen denn. Ja. Definitiv. Naja. Guckst du im Moment irgendwelche Serien? Serien, ja, ich gucke ja eh hauptsächlich so Cartoons. So aus dem thailändischen, chinesischen Raum, so. Nee, so Rick and Morty-mäßig. Okay. Oh. Ja. Das ist ja eine ganz neue Schiene, die kenne ich ja noch gar nicht von dir. Ich dachte, das ging jetzt so eher in die Anime-Richtung. Nee, da bin ich doch auch schon seit Jahren nicht mehr drin. Aber Rick and Morty habe ich ja schon gesehen, als es gerade rausgekommen ist, so um 2014, 2015 rum. Okay. Ja, Rick and Morty wird ja auch ganz schön gehypt. Ich habe jetzt durchgeschaut. BoJack Horseman ist sehr gut. Das ist sehr, sehr lustig. Ist ein Netflix-Original. Okay. Also, auch so ein Cartoon mit so einem, Typ, der ist eigentlich ein also komplettes Pferd. Und der war mal Schauspieler. Und ist gerade so in so einer Midlife-Crisis, weil er halt keine Jobs mehr kriegt und nichts mehr funktioniert. Und der ist dann so auch total lustig, weil er immer mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Okay. Ich glaube, da habe ich schon mal was von gehört. Aber jetzt gesehen selber noch nicht, nee. Also ich glaube, beim neuen Stoffsuchen bei Netflix auch schon mal drüber geskippt oder so. Ja. Aber Rick and Morty. Ja, wenn man so eine Miniserie gucken will, ist das Over the Garden Wall oder hinterm Gartenzaun oder so heißt das. Oder hinter der Gartenmauer. Okay. Das sind auch so eine Miniserie ist das auch, mit so zwei Jungs, die haben sich in einem Wald verlaufen und die müssen irgendwie wieder nach Hause kommen. Und da ist so viel Scheißdreck, der passiert. Und das sind halt so Folgen von so 10, 11 Minuten. Und man kann halt sehr schnell, sehr schön so durchgucken. Mhm. Ist auch sehr süß. Ja, so ein kleiner Junge als Elefant verkleidet, der hat sich einen Teepot aufgesetzt, weil er ein Elefant ist. Okay. Ja, ich weiß halt nur, Rick and Morty wird ganz schön gefeiert. Ist das so? Ja. Wird ganz schön gefeiert. Auch ein bisschen überhyped, aber trotzdem immer noch sehr lustig. Im November läuft die vierte Staffel dieses Jahr. Also ich habe da auch schon viel von gehört. Ich habe zwar echt, muss ich zugeben, leider noch nie gesehen. Ich glaube sogar die Hauptcharaktere, da wurden die hier zurück in die Zukunft Schauspieler irgendwie als Vorbild so genommen. Echt? Ja. Warum habe ich davon nicht mitgekriegt? Das ist mein Thema. Ich weiß jetzt nicht, wer Rick oder wer Morty ist, aber auf jeden Fall einer von den beiden sieht wirklich aus wie Doc Brown. Ernsthaft? Ja. Weiße Haare, Kittel? Ja. Nee, Kittel nicht. Ja, weiße Haare, Kittel hat er an. Alter. Ja. Rick und Morty. Vielleicht guckst du mit dir meine Stories bei WhatsApp nicht an. Ich poste ständig meine Figurensammlung. Und die größte Sammlung bei mir ist Rick and Morty, wie ich das einfach jeden Tag poste. Tja, Freddy. Das sind, also gefühlt sind das in der Woche 400 Stories, dass ich da nicht immer alles sehe. Sorry. Geht irgendwie unter. Ja. Es sind mehr, wenn ich im Urlaub bin. Das ist das Schlimmste. Ja. 50 Bilder aus dem Flugzeug ist okay. Kann man machen. Ich meine, wie oft fliegt man? Wenn es das erste Mal ist, verständlich. Wenn es dann schon das routinierte 200. Mal ist, weiß ich nicht, dann fasziniert es wahrscheinlich eher nicht mehr so. Der kommt, glaube ich, immer auf den Flug drauf an. Ich bin mittlerweile schon öfter geflogen. Das ist schon eine Routine geworden bei mir, irgendwie mit dem Fliegen. Das ist wie ein Bus einsteigen. Aber ganz ehrlich, wenn die Stewardessen irgendwie durch den Gang laufen und dann Getränke und Speisen verteilen, es ist, also mir geht's persönlich so, ich weiß nicht, wie ihr zwei das seht, aber mir geht's persönlich immer so, ich habe dann meinen Ciabatta da, alle um mich rum trinken Tomatenmark, hätte ich jetzt fast gesagt, Tomatensaft. Ja? Ich trinke halt irgendeine Brause oder irgendwas Antialkoholisches halt, ich oller Herzpatient, und den beiße ich in dieses Ciabatta und das kann noch so knusprig, noch so lecker belegt sein, ja, aber es fühlt sich irgendwie komisch an, weil mein Kopf mir sagt, ich gehöre hier nicht hin, aber das Ciabatta ist scheiße lecker. Das ist also irgendwie. Im Flieger kaufe ich sowieso nichts, weil ich sehe es nämlich nicht ein, für ein kleines Becherchen Cola 4,50 Euro zu bezahlen. Das ist irre. Ja. Aber wenn es im Preis inbegriffen ist, kann man es ja mitnehmen. Ja, dann kann man es ja mitnehmen. Dann, aber es ist ja meistens nur so bei Überseeflügen oder genau, so, bei so europäischen machen die das ja eher selten, glaube ich. Bei Eurowings Richtung Malle vor ewigen Jahren, das war der zweite Malle-Urlaub, da gab es einen Ciabatta. Da hatte ich genau dieses Gefühl. Ich habe ins Ciabatta reingebissen und dachte mir, okay, das ist lecker, aber irgendwie ist das komisch, weil ich gehöre nicht über die Wolken hin. Aus natürlicher Sicht, irgendwie ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Also ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, im Flugzeug zu essen, das schmeckt zum Kotzen. Findest du? Ja. Das schmeckt irgendwie zum Kotzen. Ich weiß auch nicht. Kannst du mir erklären, warum da alle Tomatensaft da oben saufen? Ich habe keine Ahnung. Sind da irgendwie die Geschmacksknospen noch weiter geöffnet da oben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich esse auch so keine Tomaten. Also ich verstehe den Reiz um Tomatensaft nicht wirklich. Nee, ich genauso wenig. Ich kannst ich hasse verdünntes Ketchup trinken. Ja, ich hasse Tomaten auch. Ich hasse Tomaten auch. Also ich kann es eigentlich auch nicht verstehen. Vielleicht liegt es an der dünnen Luft da oben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, sauber. Ja, Matsch im Kopf, müssen sie Matsch trinken, ne? Ja. Und dann dieses ewige Geklatsche, da könnte ich mich auch aufregen. Ja, der Pilot hat wieder das Flugzeug runtergerissen. Warum klatschen die, wenn der Pilot gelandet ist? bei mir klatscht auch keiner, wenn ich meinen Job mache. Weil nee. Das ist sein Job, zu fliegen. Richtig. So geht es uns doch allen. Wir machen unseren Job. Es applaudiert keiner. Ich bin froh, wenn die Kohle pünktlich kommt und dann ist doch gut. Richtig. So. Ist aber. Man muss mir auch nicht applaudieren, wenn ich Geld vernünftig rausgebe. So von wegen, geil, du hast mir Wechselgeld gegeben. Und es stimmt auf den Cent genau. Respekt, Applaus. Danke, danke. Ja. Oh, man kann ja auch einfach mal Wasabi essen, ne? Ja, nee. Ja, nee. Nee, kann man, ja. Ich schwöre, ich bringe nächsten Monat ein Trinkpäckchen mit. Genau das gleiche von gut und günstig, was ihr auch hattet, Mann. Diese Vanillemilch, ja. Ja, genau. Wovon die dann keine mehr hatten und mir hat die Schnute immer noch so gebrannt. Ja. Weißt du das, ne? Da war die Kamera schon längst aus. Da war die Kamera, du hast danach, weiß ich, wie lange noch zu kämpfen gehabt. Ja, und da bin ich ja zu der noch hin hier, ich brauche noch eine Milch, wir haben keine mehr. Gib mir doch mal irgendwas, da hatte ich mir so ein trocken Brötchen gedrückt, das habe ich mir noch reingeschoben. Ja. Oh Mann, ey. Nee, es war ein guter Tag. Als ich das Video auch schon gesehen habe, dachte ich mir so, das ist keine Currywurst, meine Lieben. Ihr müsst hier hinkommen und hier richtige Currywurst essen. Das ist, ja, da ist ja auch, ich sag mal, die Wurst war an dem Stand ja auch eher so ein Beiwerk, damit die Soße irgendeine Funktion hat. Eben. Ja, kannst du auch einfach so essen, Strohhalm. Ja. Kannst du Tomaten trinken. Genau. Ja, genau. Ja, es ist halt so ein Battle-Ding, ne? Ja. Das, so ein Männer-Ding, ne? Wer hat ja, ich glaube, das machen dann aber alle da, ne? Die gehen da nicht hin, um Currywurst zu essen, die gehen da hin, um sich irgendwie zu bekämpfen. Ja, es ist einfach nur eine absolute Challenge. Es ist einfach nur Krieg. Es ist einfach nur Krieg. Um Gottes Willen. Was ist denn jetzt passiert? Kilo, raus! Ist der Tomatensaft umgefallen? Ist der Tomatensaft umgefallen? Oh, will einer eine Katze haben, die randaliert noch ein bisschen. Nee, tut mir leid, ich bin leider kein Katzenfreund. Ja, das ist auch das Geile, wenn wir öfter mal so telefonieren sollten oder sowas, müsst ihr vorher wissen, ich habe eine Katze, also wird dieser Satz, nimm deinen Schwanz aus meinem Essen öfter fallen. Das kann man aber nur sagen, wenn die anderen auch wissen, dass du ein Haustier hast. Mein Gesicht kann man leider jetzt gerade es ist ja Podcast, man kann es ja nur hören, aber man muss sich jetzt hier wirklich ein geschocktes Bild von mir vorstellen, wie ich gerade hier. Das sah jetzt gerade aus wie ein Standbild. Das war auch ein Standbild. Das war ein Standbild. Ich wollte gerade sagen, ist hier 18 plus. Ja, definitiv. Wir sind also auf iTunes sind wir schon explicit. Ja. Ja, ja gut, dann nimm deinen Schwanz aus meinem Essen. Es war die Katze gemeint. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Die kleine Hausmuschi. Siehst du meinen Blick gerade? Ja, natürlich. Ja. Oh, ich würde den zu gerne sehen. Schon wieder Standbild. Ja, wäre auch eine Überlegung wert, die Melli regelmäßig mal hier mit einzubauen. Ja, klar. Warum denn nicht? Ja. Gerne. Ist halt nur nicht so einfach, die Gute irgendwie zu kontaktieren. Weil da ist entweder ist die Speicherkarte voll oder da muss ein zweites Handy gezückt werden, weil der Messenger nicht installiert ist. Oder der Pet hat Probleme mit seinem überteuerten iPhone, dann funktioniert es hier technisch. Es ist ein Krampf. Es liegt ja nicht alles an ihr, es liegt ja auch hier. Wer will auch schon ein iPhone? Ja. Ja. Ich missioniere ungern und ich mache es jetzt auch nicht. Ich lasse das einfach so im Raum verhallen. Sag nicht missionieren, wenn ich gerade über Schwänze geredet habe. Der Pet ist halt ein Epileptiker. Kaum zu glauben, dass wir uns kennengelernt haben, als ich 13 war und ich jetzt über sowas mit dir rede. Du musst aber auch, das könnte man jetzt in den falschen Hals bekommen, du musst aber auch sagen, in welchem Zusammenhang das. Also kennenlernen natürlich auch in dicken Anführungsstrichen, weil wirklich gesehen haben wir uns in der Form ja noch nicht. Also nicht, wir haben uns noch nicht gegenübergestanden. Wir kennen uns jetzt 8 Jahre, das ist auch krass. Es sind 8 Jahre, ja, alles wegen YouTube. Alles im Grunde wegen YouTube. Genau, fing mit YouTube an. Mhm. Und dann war, glaube ich, irgendwie Gamescom, ihr wart beide da, aber irgendwie... Ja, irgendwie haben wir es total verrafft, uns mal über den Weg zu laufen. Ja. Das war aber auch in der Situation, wo ich wegen dem Clown da so aufgeregt war. Ja, und da war gerade die Situation auch hier mit Melli, wo seid ihr gerade und hin und her und irgendwie, da waren wir, glaube ich, in dieser Merch-Halle. Ja. Und dann war da ein Hotdog-Stand, dieser markante Hotdog-Stand war zweimal in der Halle und du standst bei dem einen und ich bei dem anderen ganz anderen Ende. Oh okay. Gott, das ist schon so ewig, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da. Ich kann mich nur noch an diesen Clown erinnern, der hat mich... Da wollten wir uns entgegenlaufen und wir sind genau außenrum gelaufen. getroffen und genau in der anderen Richtung. Wir waren also eigentlich immer die ganze Halle voneinander entfernt. Wir haben es drauf. Ja, total. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr. Ja, wenn dann draußen irgendwie außerhalb des Messegeländes, weil sie hat keine Karten bekommen. Ah. Ja, erstens das und zweitens, ich komme ja eh mit der Bahn, also bin ich eh dann an dem Bahnhof da irgendwo. Und da findet man sich, weil der Bahnhof ja nicht wirklich groß ist, ne? Ja, dieser S-Bahnhof da am Messegelände. Ja, ja, ja. Der ist schon größer als unser Hauptbahnhof. Aber gibt es da nicht noch Tageskarten? Oh du, ich weiß es nicht. Ich glaube, Tagestickets direkt an der Kasse kann man sich, glaube ich, noch holen. Ja, da musst du aber dann auch vor Ort auch Glück haben. Ja, ja, klar, aber ich weiß aber jetzt auch nicht, für welche Tage. Du musst dann 3,5 Stunden erstmal in der Schlange stehen. Ja, da hat man auch richtig Bock drauf. Ja, da erinnere ich mich gerne beim letzten Mal, wo ich mit dir, Pat, auf der Gamescom war, dieser Junge. Wo wir, weißt du noch? Der Junge hilft mir auf die Sprünge, welcher Junge? Wir waren auf der Gamescom. Und nach dem ersten Tag haben wir uns doch draußen noch an der Treppe hingesetzt. Wir haben gewartet, bis die ganze Traube von Menschen weg war. Ja, ja, ja, ja, da ja. Da war so ein einsamer kleiner Junge mit seinem Skateboard oder Fahrrad. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Der hat auch dann mit uns gesprochen und der wollte so unbedingt auf die Games kommen. Genau. Hat keine Karten gekriegt, er ist extra dahin gefahren und er wollte unbedingt irgendwie rein. Und war ganz süß, auch irgendwie traurig. Ich weiß nicht, ob er am nächsten Tag immer noch da saß. Ich weiß es nicht. Er wollte ja auch noch eine Karte irgendwie abgreifen. Ja, der wollte irgendwie noch von jemandem eine Karte abgreifen, weil es gab dann keine Tageskarten mehr. Es war halt alles aus und ja, war halt ein bisschen traurig für den Kleinen. Ja, unsere Karten waren ja nicht übertragbar. Ja. Die waren nicht übertragbar? Ich glaube, die waren nicht übertragbar. Nee, die wir hatten, waren nicht übertragbar. Auch die wir dieses Jahr haben. Weißt du, ich bin ja so oft, bin ich ein schlechter Mensch, weiß, aber da hätten wir echt was Gutes vollbringen können, aber es ging ja nicht. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ah. Auch leider dieses Jahr nicht. Meinst du, wir werden ihn wiedersehen? Diesmal vielleicht mit einem E-Bike oder so. Es ist einfach immer noch da, Leute. Ja, genau. Ja, das kann gut möglich sein, ja. Mittlerweile ja, das Ding ist nur, für mich wird sich die Gamescom gar nicht lohnen. Weil ja, so neue Spiele, die kenne ich alle schon. Ich war ja auf dem PAX und die Sachen auf dem PAX, die dieses Jahr vorgestellt werden, kommen nächstes Jahr erst auf der Gamescom. Das heißt, ich kenne die alle schon, die Sachen. Also wäre das für mich völlig unnötig, da rumzurennen. Okay, ich wollte die Melli eigentlich abwürgen, aber das will ich jetzt genau wissen. Wie lange warst du auf der PAX? Erzähl mal ein bisschen. Wie war es vor Ort? Weil kenne ich auch nur jetzt hier von Videos und Berichten und so weiter. Ich war auch selbst das noch nicht. Ja, das ist die größere Gaming Convention in Amerika. Es gibt einmal das PAX East, das ist in Boston, und das PAX West, das ist, glaube ich, in Seattle. Geht auch von Donnerstag bis Sonntag und da ist halt auch Panels, also Bühnenshows ohne Ende. Da gibt es dann diese große Exhibition Hall, wo du dir die ganzen Spiele angucken kannst, anzocken kannst. Da habe ich zum Beispiel auch schon Crash Team Racing dieses Jahr schon gezockt im März. Ja, und da ist halt alles Mögliche. Größere YouTuber kommen dahin ohne Ende. Okay, da kamst und du ja auch voll auf deine Kosten, ne? Da kamst du ja auch voll auf deine Kosten, also ein großes Idol getroffen, ne? War das da? Ja, ja, ne? Ja. Es ist, der erkennt mich mittlerweile schon, aber sehr süß. Okay. Und nee, auf jeden Fall war da auch die Bethesda Game Days waren da auch. Ich weiß nicht, wenn ihr den Newsletter von, oder Bethesda nennen die das meistens hier, wenn ihr den Newsletter abonniert habt, müsstet ihr auch alle eine E-Mail bekommen haben, wo dann drin stand, von wegen, hey, ihr braucht auch keine PAX-Karten, bla bla bla, ihr kommt da auch so rein. Da ist nämlich neben der Halle war auch so ein Irish Pub war da. Und da haben die so eine Party gefeiert. Da waren dann die Entwickler von Skyrim waren da und hast du nicht gesehen. Und dann kamst du halt auch da rein und konntest da mit denen quatschen. Das ist cool. Okay. Und eine ganze Tüte voller Merchandise gekriegt. Merch. Ja, da freust du dich wieder. Ich mach den Käse nicht mit auf der Gamescom. Ich sag dir das gleich. Hey, ich stell mich nicht gut an irgendwelche Schlangen an. Ich werde mich nicht vor irgendwelchen Bühnen postieren, nur um irgendein Schlüsselbändchen oder sonst irgendwas abzugreifen. Wenn du das machst, bitte, gerne. Nehme ich mir eine Auszeit, setze mich irgendwo hin. Das habe ich ja gemacht. Starr die Wand an. Das hatte ich ja gemacht gehabt, wo ich das geht's erste raus, Mal. Die Hallo sagen. Genau. Ja. So. Ja, aber das war ja beim allerersten Mal, wo ich überhaupt auf der Gamescom war. Ja, aber du warst auch einfach crazy. Ein bisschen geflasht. Das war krank. Dann der erste Tag, der war noch irgendwie gechillt und dann der zweite Tag, da wusste ich ganz genau, wo ich hin muss. Und dann gingen die Tore auf, ich und meine Frau abgeflitzt. Aber wie die Verrückten. Aber wie die Verrückten? Nee. Und der Pat, der ist halt, ich habe mal nach hinten geguckt, da habe ich noch so Schläuchen sehen und dann auf einmal war er in der Masse verschwunden. Ja, du musst auch dazu sagen, ihr seid ja auch gerannt. Ja, wir sind gerannt, ja klar. Ihr seid gerannt, als gäbe es keinen Morgen und ich habe mir gedacht, nö. Ja, weil wir haben ja schnell mitgekriegt, dass das meiste Merch ist innerhalb der ersten paar Minuten schon so gut wie weg. So, und dann habe ich gesagt, komm, wir rennen. Wir haben Pat dann nur Bescheid gesagt, hier, pass auf, PlayStation stand, ne, da kommst du dann hin. Ja, alles klar, wo er ankam. habe ich so viel Merch gehabt, da hatte er auch noch was von abgekriegt. Ja, da bin ich dir auch sehr dankbar für, aber trotzdem, also das möchte ich, nee. Das, oh. Nee, ich bin jetzt über 30, jetzt ist langsam Feierabend mit Rennerei. Und ich bin Herzpatient, ich möchte dich nur noch mal dran erinnern. Ja. Also ich muss da sowieso, also ein bisschen. Nee, Spaß beiseite, ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Also ich habe auch keine festen Anlaufpunkte, wo ich sage, da will ich unbedingt hin, ich lasse das alles auf mich zukommen. Ja, es ist jetzt zwar nicht so viel. Borderlands ist auch geil, also wenn da ein Borderlands-Stand ist, müsst ihr da auf jeden Fall hingehen. Ich habe das dieses Jahr auch schon auf der Bühnenshow gesehen und auch schon die ersten Testversionen anzocken können. Mhm. Borderlands 3 sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, das ist nicht so das Genre, sage ich mal, was der Pet. Ja, von mir nicht, aber du shootest doch im Moment auch darum. Ja, so ein bisschen. Komm, du bist voll der Shooter im Moment. Was ist da, wie heißt das hier? Ich bin der totale Noob, mein Freund. Dieser Comic-Shooter, was ist das da? Fortnite. Bitte. Ich habe mich einfach von so einem kleinen Hype irgendwie mitreißen lassen. Ich habe gesagt, komm, lass mal runter, probierst das mal. Ja. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber der Hype geht so bei den 10-Jährigen um. Ja, ich weiß. Bernd wird nie aber. Aber trotzdem... Trotzdem, Overwatch ist gerade im Angebot. Holt euch lieber Overwatch, das ist viel besser. Ich weiß nicht, wie viele Spielstunden ich in diesem Spiel habe. Ja, naja, ganz ehrlich, ich habe halt Fortnite ausprobiert. Ich habe sofort gemerkt, wenn ich in 10 Jahren das Spiel noch spielen würde, ich bin dann immer noch ein absoluter Noob. Hm. Ja, also ich glaube, der 10-Jährige darum, aber ey, oh, Leute, ey, du bist so, halt jetzt auch mittlerweile Fortnite, einfach 30. Nee, ach, sag ich schon scheiße hier. Auch geht. Wie heißt jetzt Skyrim oder Dark Souls oder so, wenn ihr so diesen Stil mögt, dann hat Epic Games, ist ja die Fortnite betreiben, ja. Die haben ein neues Free-to-Play-Spiel rausgebracht, das heißt Dauntless, das ist auch mega, das ist auch in so einem Comic-Stil, aber so Monster Hunter auch ein bisschen, ist auch total schön irgendwie, also für umsonst ist das Spiel nicht schlecht. Ja, gerade wegen umsonst, ne? Ja. Das war eigentlich so erst der Hauptpunkt, warum ich gesagt habe, komm, lad die mal Fortnite runter und schau dir das mal an und ja. Ja, und wenn du mal online bist, ja, ich kann gerade nicht hier, ich bin schon wieder am Campen. Oder? Keine Ahnung. Ganz ohne Scheiß, das ist das Einzige, was ich aktuell wirklich gut kann. Ich kann nur campen, ey. Weißt du, kaum läufst du irgendwo rum, zack, Headshot. Ja. Weißt du, ich bin so ein Noob, ehrlich. Ja, aber was reizt dich denn? Du kriegst ständig auf den Sack und ja. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich kann es dir noch nicht mal richtig beantworten. Teilweise ist es irgendwie auch so Aggressionsabbau. Ja, aber du wirst dann nur noch aggressiver, wenn du ständig auch draufkriegst, oder nicht? Nee, irgendwie nicht. Komischerweise nicht. Also wenn ich mit dir jetzt zusammen Red Faction zocken würde, ja, mal von Shooter her, das ist ja sozusagen dein Lieblings-Shooter-Game. Ja, das ist auch der einzige. Hast, ja. Eigentlich auch der einzige. Ja, da bin ich genauso Noob. Also du foppst mich da so dermaßen. Ja, sorry, ich kenne die Karte auswendig. Da werde ich aggressiv. Und dann kann ich echt nur 10 Runden spielen, dann ist Feierabend. Ich bin der liebste und netzte Mensch. Aber wenn ich merke, es geht um Red Faction, da raste ich richtig aus. Dann raste du richtig aus, ja, genau. Eskalation. Ja, das ist wirklich Eskalation. Also der foppt mich da ohne Ende. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist dann so im Splitscreen. Einer ist oben, einer ist unten. Und der kennt ja die ganzen Maps, kennt der ja auswendig. Ja, der weiß ganz genau, ich stehe in irgendeine Ecke, da weiß der ganz genau, was los ist. Das Einzige, was ich vernünftig verstanden habe, einer ist oben, einer ist unten. Reden wir gerade noch vom Zocken? Ja, in der Tat. In der Tat. In der Tat. er hatte gerade geredet, wenn man im Splitscreen spielen. Dann ist einer oben, einer unten. Ist er einer oben, einer unten und er weiß ganz genau, egal wo ich stehe, weiß er ganz genau. Wie bitte? Im Spiel oder vom Fernsehen? Im Spiel. Ja, erstmal im Spiel und dann auch vorm Fernseher, weil er sich dann so aufregt und mich dann vermobbt oder so. Ich vermobb's den. Ja, nee. Oh, ich hab grad was gegessen. Entschuldigung, ich hab hier grad Salzstangen, weil ich denke mir so. Ich habe Hunger, aber ich habe keine Lust aufzustehen. Das Einzige, was ich hier habe, sind Salzstangen. Nee, aber bei Need for Speed, ne, überall, wo diese komischen Driftkursen sind, wo man Punkte sammeln kann, stehst du überall bei mir Platz 1. Hast du noch andere Dinge zu tun, als Need for Speed zu zocken? Wer jetzt? Ich oder der Pet? Der Pet, den anderen, den habe ich ja das, gar nicht. Das war nicht der Pet. Nein. Das war seine Freundin. Wir haben einen Account und da spielen wir beide sowohl als auch drauf. Ja. Was wollte ich gerade sagen? hast du noch was anderes zu tun? Ja, wer von euch beiden ist eigentlich gerade bei Assassin's Creed drin? Das ist sie, weil das wir sitzen sie. Im Büro und nehmen hier die Podcast-Folge auf. Das ja. ist sie. Also Assassin's Creed ist leider nichichts für mich so. Nee, das macht sie. Das ist mehr so ihr Ding. Ja, da hat sie nämlich von mir das Spiel ausgeliehen und das talkt sie jetzt gerade. Sie macht es aber auch gerade auf 100%. Ich sehe nämlich gerade Syndicate, erkundet Westminster. Ja, hey, das ist sie. Mit meinem Kaffee, hau ab! Mann! Oh. Weißt du, ich frage mich gerade, wer hört sich den Scheiß hier eigentlich an? Ja, auch. Du hast ja keinen Speicher mehr auf deinem Handy. Du kannst ja keine Podcasts hören, das geht ja nicht. Wobei, ich lade sie ja auch auf YouTube hoch, da kann man ja auch mal locker flockig drüber gucken. Ja, guck. Ich sage, ich habe mein altes Handy in der Hand, weil auf dem anderen, ich kann nicht mal meinen Screenshot, weil ich kann nicht mal meine Galerie oder den Browser öffnen. Speicherkarte? Ja. Größerer Speicher vielleicht? Ich habe eine 32 GB Karte drin. Meinst du, das reicht noch nicht? Scheinbar ja nicht. Ich sollte einfach mal ein paar Bilder aussortieren. Die ganzen Nudes löschen, tut mir leid. Ja. Einfach mal löschen. Ja. Ja, der elendige Speicher. Die PlayStation jetzt erstmal ausgemistet, ne? Weil ich jetzt hier über das PS Plus jetzt hier Heavy Rain nochmal installiert, hier dann war ja Beyond dabei. Aber du hast so einen Terabyte drauf. Ja, aber das, hallo, ich habe Gran Turismo da drauf, das hat 112 GB Speicher, nimmt das im Moment weg. Ja, Das ist dein Pech. Ja, das ist Fluch und Segen der Digitalisierung im Spielewesen. Naja, ja. Fluch ist eher, dass immer wieder, wenn ich mir irgendein tolles Spiel endlich mal im Angebot irgendwo auf CD kaufe, ist es danach den Monat bei PS Plus umsonst. Das ist dann ja, ärgerlich. Das habe ich jetzt mit Detroit Become Human gemacht. Ich habe jetzt so lange gewartet, bis es jetzt endlich bei den Days of Play für 20 Euro war. Was ist? Jetzt ist es umsonst bei PS Plus. Ja, genau. Mit Heavy Rain sehr dabei. Ärgerlich. Ja. Und dem Heavy Soundtrack. Rain ist nicht ganz mal so schön. Ja, der Soundtrack ist mit dabei. Da sind zwei einzelne anwählbare Apps dabei. Die eine ist für den Soundtrack, das lädt kurz und dann kannst du dir die einzelnen Soundtracks anhören. Warum man das nicht im Hauptspiel irgendwie im Menü mit implementiert hat, ist mir auch ein Rätsel. Mhm, und dann noch die zweite. Cool. Ja, und die zweite App ist irgendwie die Kunst hinter, Detroit. Ich wollte Beyond Detroit. Genau, so ist auch noch dabei. Gern geschehen. Ist auch noch dabei. Muss ich erstmal ein bisschen was löschen. Hier Outlast, hier Kitchen, die Demo. Ne? Muss ich auch erstmal weghauen. Ne? Ja. Na? Na? Ja, Melli, war gut, ne? Ja. Hast dich schon alles gefragt, was jetzt passiert, ne? Ich hatte das ja eben bei WhatsApp kurz angekündigt gehabt. Bist du daheim? Ja. Ja, dann passiert gleich was. Ja. Okay. Nach so 20 Minuten, nicht so, was kommt jetzt noch? Ja. Ich habe eine Katze und ich habe keine Angst, sie einzusetzen. Was hätte Melli wohl gedacht, wenn du gesagt hättest, es klingelt gleich? Ja, wo denn? Ne? Sag das nicht, das ist mir schon mal passiert. Jemand anders wollte Spaß machen und danach hat bei mir der Postbote geklingelt. Okay, um diese... Ich habe ihn eingeschissen. Also, ich kann aus Erfahrung sagen, dass um diese Uhrzeit der Postbote nicht mehr klingeln wird, was die Sache jetzt nicht entschärft, aber... Ne, also die bei mir nebenan, die feiern mal irgendwelche Partys und irgendwelche besoffenen klingeln hier, weil die denken, hier ist das Haus, was so eine Doppelhaushälfte, die müssen halt ein Stückchen weiterlaufen. Und dann klingeln die mal bei mir, weil die dumm sind. Das kommt ein Bauarbeiter, der klingelt Sturm, dann mache ich die Tür auf, ich so, was ist der so, oh, muss oben rein, sorry, bin geweckt. Ich so, du hast mir gar keine Wahl gelassen, lass mal die Tür auf. Du hast Sturm geklingelt, du hast überhaupt keine Wahl gelassen. Eben. Das war so, sorry, bin geweckt. Ja, bist du dumm? Ja. Das klingelt doch nicht. Oh Gott. Nö, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke dir, dass du dieser Podcast... Ja, vielen Dank, dass du dieser Podcast-Folge beigewohnt hast. Machen wir bestimmt mal wieder, wenn es passt. Und ist wahrscheinlich einfacher, als eine Sprachnachricht aufzunehmen. Ne? Ja, eben. Also ich bin, wenn ich arbeiten bin, immer so gegen 10 zu Hause. Ah, weil mein ursprünglicher Plan war ja eigentlich, die Melli mit einzubauen, wo wir die hier die Dödeleien hatten und die Aufreger-Folge. Ja, genau. Und das hat aber irgendwie nicht so ganz hingehauen. Da dachte ich mir, rufe ich halt einfach mal an. Zack, ist sie drin. Kommt sie gar nicht drum rum. So funktioniert das besser. Eben, genau so machen wir das. Melli, ich danke dir. Mach schon gut. Ja. Bis denne. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war die Melli. The Melli. Ja, Ja, ich hatte jetzt echt gedacht gehabt, dass die dies Jahr dann auch auf der Gamescom ist. Ja, die hat aber keine Karten. Das hat sich erst irgendwie so angehört. Ja, so hatte ich das auch erst verstanden, aber sie hat dann keine Karten bekommen und ja, keine Ahnung. Ja, gucken, vielleicht machen wir irgendwie kurze Pause draußen, weiß ich nicht. Ja. Ja, gucken. Na, schauen wir mal. Ja, ganz schön wild und relativ random. Wollen wir mal jetzt zu den Hauptthemen, sage ich jetzt mal, kommen, so die wir uns hier so auf unseren Zettel hingeschmiert haben. Wo ich wahrscheinlich die Melli jetzt auch nicht hätte mit einbauen können, weil das wahrscheinlich auch nicht so ihr Thema ist. Nee. Deins ja eigentlich auch nicht, aber ich bin im Moment im Lego-Hype drin. Ne? Ja, du bist ein Lego-Hype, aber sowas von. Aber auch nur alles so, was so den ich sag mal, den Nerd bedient. So, den 90er-Nerd. Ja, kann man. Also, ich habe mir das Ghostbusters Headquarter, Firequarter. Sagen wir mal 80er, 90er. Würde man es jetzt sagen? Ja, so 80er, 90er. Bei Ghostbusters ist ja 80er. Ja, und Zurück in die Zukunft ist ja auch ein bisschen genau. Älter. Ja, auch 80er. Genau. Ja, Ghostbusters, den Ecto 1, habe ich mir einzeln zu dem Feuerhauptquartier, diese Feuerwache, dazu gekauft. Extra eine Vitrine aufgestellt, das Zeug da jetzt reingeballert irgendwie. Ja, und die letzten zwei Sets, also kurz zur Erklärung, weil das ist das Interessante, mein Schwiegervater hat mich meine Freundin gefragt, also seine Tochter, gefragt, ja, spielt er denn auch damit? Der versteht das nicht so ganz. Weil ich ergötze mich am Prozess des Aufbaus, stell mir das in die Ecke und dann ist gut. Ich stelle mich jetzt nicht dahin und mal mir irgendwelche Szenarien aus und spiele damit rum. Nein, ich genieße den ganzen Prozess des Aufbaus, stell's mir hin, ergötze mich dran. Ja. Perfekt. Es ist ganz schön teuer. Es ist fucking teuer. Also ich habe, wie gesagt, die letzten zwei Sets, die ich mir jetzt gekauft habe, war das Stranger Things Set. Das hast du ja auch gesehen. Ich weiß nicht, kannst du es mal grob umschreiben? Für die es vielleicht nicht kennen sollten. Ja, also man kann eigentlich sagen, das ist jetzt kurz bevor die dritte Staffel auf Netflix dann ausgestrahlt wurde, kam dieses Limited Edition, ist das, glaube ich, ne? Ja, genau. Also Limited Edition. Exclusive Limited Edition, ja. Von Stranger Things. Das ist das Familienhaus der Byers. In echt, also wirklich richtig cool dargestellt, nämlich einmal in der Spiegelwelt und auch noch, wie es in der Wirklichkeit dargeboten wird. Also wirklich oben und unten ist einmal das Haus abgebildet. Praktisch 1:1, also wirklich wie die Spiegelwelt. Dann ist einmal in diesem dunklen, verschmierten, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Unterwelt-Szenario halt. Da, wo der, wie heißt denn jetzt der Sohn, der verschwunden ist in der ersten Staffel? Oh, Alter. Ich habe jetzt den Vornamen nicht. Auf jeden Fall der Sohn der Familie war jetzt. Ja. Der kleine Junge halt. Es ist einfach richtig cool. Auch mit den ganzen Figuren, die dabei sind. Auch diese Details. Ne? Du hast mir das ja dann gezeigt. Ich habe jetzt, im Vorfeld hatte ich ja nur Bilder gesehen, die du mir geschickt hast, was du dir da kaufen willst, beziehungsweise während des Aufbaus. Aber wo ich dann bei dir mal war und du es mir mal gezeigt hast, wie detailverliebt das eigentlich auch ist. Also wirklich so kleinere Sachen. Da sind selbst, wenn man die Serie gesehen hat, selbst gewisse Poster an der Wand, ja, die sind da abgebildet. Die ganzen Charaktere, also die ganzen vier Jungs sind da mit dabei. Der Demogorgon als Figur ist dabei. Denn der Polizist, Hobbs heißt er. Ist auch mit dabei gewesen, selbst in dem Haus, im Wohnzimmer, wo die Mutter praktisch aus dieser Lichterkette das Alphabet, selbst das ist mit drin und mit Beleuchtung sogar. Ja, da ist so ein Brick ist dabei, da ist irgendwie so eine Knopfbatterie, so eine Batteriezelle ist da drin, da kann man Knöpfchen drücken und das wirft dann so Punkte an die Wand. Das sieht halt so aus, als ob dann praktisch die Lichterkette leuchten würde. Ja. Also ist richtig cool gemacht. Und wie gesagt, im Vorfeld, wo der Pat sich ja schon von Ghostbusters praktisch die Zentrale gekauft hat, auch da alles Detail, also wirklich Detail über Detail. Ja, es ist wirklich en masse was drin und das war jetzt dann halt hier bei dem Stranger Things Haus genau das Gleiche. Das Ding ist halt, dass beim Feuerwehrhauptquartier der Ghostbusters, es ist so ein bisschen wie ein Puppenhaus aufgebaut. Also man kann sich das geschlossene Gebäude hinstellen. Man kann aber auf der linken Seite die Hauswand quasi öffnen, wie so zwei Türen, und kann man auch das Innenleben kann man sich anschauen. Das ist ganz nett, das lässt meine Vitrine nicht zu. Das reizt mich auch nicht so. Ich weiß, dass ich es reingebaut habe, ich weiß, dass es da ist. Wenn ich es mal bewundere oder wo ich es dir gezeigt habe, dann guckt man lieber mal so dieses Fenster und kann das so. Ne? Und auch alles beleuchtet. Ja, gut, das war ja nicht dabei. Das gibt's ja bei Lego leider nicht. Das leider musste ich nicht mir dann aus den Staaten, musste ich mir das einfliegen. Genau, da hast du nachgerüstet, aber trotzdem sieht mit Beleuchtung sehr geil aus. Dann auch der Ecto 1 daneben, der auch noch dann beleuchtet ist und dann selbst den Sound auch wieder gibt. Ja. Ah, es ist schon richtig cool gewesen. Man hat dann auch wirklich in das Haus reingucken können. Hat den Slimer gesehen, wie er da der rumfliegt sozusagen. Genau. Selbst der tanzende Toaster. Ja, auch der steht auf dem Tisch in der Küche. Also wirklich sehr, sehr viele Details. Sehr viele Details. Und das ist halt auch bei diesen Stranger Things Lego-Baukasten auch genauso detailverliebt. Ja, und dann hast du dir ja jetzt aktuell praktisch was von Jurassic Park geholt. Ja, genau. Das Set nennt sich Jurassic Park T-Rex Verwüstung. Es hat für mich am Anfang erstmal für ein bisschen Verwirrung statt zu Verwüstung gesorgt, weil es ist Jurassic World gebrandet. Mhm. Es ist aber das Jurassic Park Tor. Das hat wahrscheinlich lizenztechnische Gründe. Die haben im Moment die Jurassic World Lizenz inne. Ja. Da gibt es auch viele kleinere Sets, die mich jetzt nicht so ansprechen. Das reizt mich einfach nicht, weil das ist A, mir zu klein. B hat es für mich nicht den Reiz, mir das so hinzustellen, und es gefällt mir einfach nicht. Ja, vor allem also die Größe. Also ich habe ja, du hast mir ja davon auch Bilder erstmal geschickt, dann auch vom Aufbau hast du mir, glaube ich, so ein, zwei Bilder geschickt gehabt. Ja. Und heute habe ich es ja erst richtig live in kompletter Größe gesehen. Und ich hatte jetzt nicht die Dimension erst gehabt, dass das wirklich so groß ist. Mhm. Alleine der T-Rex, der ist ja locker mal in der Länge, lass das mal 30 zwischen 30 bis 35 oder 40 Zentimeter oder so. Ich habe hier gerade hier die Details offen hier im Safari-Browser. Der ist 22 Zentimeter hoch und der hat von der Schwanzspitze bis zur Nasenspitze hat er 69 Zentimeter. 69? Länge. 69 Alter. Fucking Zentimeter. Das ist ein richtiger Oschi und der ist voll beweglich. Der hat, hatte ich so in der Form auch noch nicht. Wirklich bewegbare Gelenke, also du kannst die Schenkel bewegen, die Knie bewegen, du kannst die einzelnen Zehen unten von den Füßen kannst du bewegen, du kannst die kleinen verkrüppelten Mini-Ärmchen, wie ich sie immer nenne, kannst du bewegen, den Kopf, den Hals, den Schwanz, der besteht auch aus ich glaube zwischen 8 und 10 einzelnen Gelenken, du kannst den Schwanz hoch, rechts, links, das klingt auch ein bisschen verkehrt gerade. Was verdrehst du da die Augen? Das kann doch keiner sehen. Ich sehe es. Das irritiert mich. Schwanz halt. Ja, du kannst ihn halt wirklich so positionieren und bewegen, wie du ihn haben willst. Du kannst ihn in Angriffsmodus bringen und so weiter. Du kannst es natürlich auch so machen wie meine Freundin. Ich habe dir das Bild geschickt, ne? Ich hatte noch so eine schwarze, zweipinnige, glatte Fliese. Ja. Die hat sie ihm quasi an die, ich nenne es jetzt mal Oberlippe gemacht und hat halt eines der verkrüppelten Ärmchen so nach oben. Es hat halt ein bisschen nach Adolf ausgesehen. Das ist halt meine Freundin, sie hat schwarzer Humor. Ist sehr schwarzer Humor. Und aber das ist halt eben der Punkt. Es sieht saugeil aus, aber alleine das Tor, dieses bekannte Jurassic Park Tor. Enorm groß. Ich hab ganz ehrlich, auf die Bilder, die du mir geschickt hast, habe ich das nicht gedacht, dass das so groß sein wird. Ey, Junge, das Ding ist so groß, da denkst du, es wäre der Eingang zu einer Hundehütte. Ja, das ist wirklich. Das ist schon echt heftig. Ich meine, das ist zwar ohne Beleuchtung, ich weiß nicht, gibt es da auch irgendwas als Nachkauf? Also ich habe noch nicht ernsthaft recherchiert, aber ich denke, dass da noch irgendwas hier mit Mini-LEDs, dass man da irgendwas verbauen kann, hier mit so einem Akku-Pack irgendwie. Es würde schon einfach richtig geil aussehen, wenn man das Tor da praktisch stehen hat und dann, man kennt es ja aus dem Film, also wer den Film gesehen hat, da sind ja diese Flammen links und rechts, ich glaube, das sind 8 Stück insgesamt. Ja. Und das, wenn der Beleuchtung wären, die würden so wabern. Ja, genau, wie so eine Flamme halt. Das würde schon geil. Würde sich auch anbieten, weil die Teile, die da verbaut sind, diese Lego-Flammenteile, die sind halt durchsichtig und das würde sich halt einfach prädestinieren, da quasi irgendwie so eine Diode, so eine Mini-LED da einzubauen, weil das würde perfekt passen eigentlich. Habe ich noch nichts gefunden, würde ich auf jeden Fall machen. Also nur um das nochmal festzuhalten, ist also der Pet hat es nicht gekauft, um da jetzt so mitzuspielen. Gut, dass du das nochmal unterstreichst, Wie, ja. Wie es dein Schwiegervater in Spee Nein. Praktisch vermutet hatte. Der versteht das nicht. Der meint, Lego wäre zum Spielen da. Nein, das ist einfach so ein bisschen, klar, ein Stück Kindheit schon, muss man ja schon sagen. Ne? Ich meine, wir kommen aus unserer Kindheit, haben wir alle mit Lego gespielt. Und halt auch diese Nostalgie verbunden mit dem, was du so magst, an zum Beispiel an Filmen oder Spiele vielleicht auch. Mhm. Gut, bis jetzt ist es halt wirklich nur Filme gewesen, also Ghostbusters, dann hast du Stranger Things, hast du dir jetzt halt was geholt gehabt, genauso wie jetzt halt Jurassic Park. Und ich bin mal gespannt, was da noch in Zukunft kommt. Also ich habe dir ja schon mal gesagt, also wenn ich mir mal in Lego-Form was kaufen würde, dann wäre es von Star Wars der Todesstern, der richtig große, aber der ist ja so fucking teuer. Ich glaube, den werde ich mir nie irgendwie kaufen. Und vor allem, ich habe keine Ahnung, wie viele Monate man daran sitzen würde. Also wirklich Monate, weil da sind ja so viele Teile, die man da drinnen verbaut. Es gibt ja verschiedene Versionen. Ich meine jetzt wirklich diesen riesen Oschi. Und dann weiß ich auch gar nicht, wo ich den überhaupt hinmachen soll. Da brauchst du schon Platz für. Und nicht nur da Platz, würde sich also halt besten, irgendwie. Am besten wäre es sowieso, wenn der dann von der Decke hängen würde. Also so als Beispiel. Das kann man aber machen. Kann man ja machen, aber wo? Weißt du, und da hast du so einen riesen Oschi. Das Ding ist, ich bin halt so ein bisschen im Moment so in den Nerd-Sammler Hype irgendwie reingerutscht. Das ist halt ein Hobby. Es ist irgendwie, es fing eigentlich alles damit an mit dem Weihnachtsgeschenk letzten Jahr. Ich habe diesen DeLorean bekommen. Ja. Das war so ein Aufstellmodell auf so einem Podest ohne Haube. Da dachte ich mir, ist irgendwie cool. So, und da fing das irgendwie an. Also eigentlich sind meine Freundin auch ein bisschen mitschuld. Weil ich hatte mich auch schon längere Zeit nach dem DeLorean. Die Idee kam ja von mir. Ja. Das Ding ist, dieser DeLorean, es gibt ja so einen DeLorean, der steht auf so einer Magnetplatte und der schwebt ja wirklich. Der ist aber auch kackteuer. Ey, 3.500 Euro. Der ist kackteuer. Ey, ganz im Ernst. Ich meine, das sieht echt Zucker aus. Also der ist ja auch, also der schwebt wirklich. Ja. Dann ist der auch beleuchtet. Also der, ich glaube, das ist der DeLorean aus dem zweiten Zurück in die Zukunft Film, wenn ich mich nicht irre. Also wo dann auch die halt logischerweise in die Reifen eingeklickt sind. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Er schwebt ja auch. Ne? War ja nur im zweiten Teil, wo der DeLorean wirklich schwebt. Und der sieht richtig geil aus, aber verdammt teuer. Also wirklich verdammt teuer. Also ich sehe jetzt hier gerade, bei Amazon ist er aktuell nicht verfügbar, aber ich glaube, der letzte Preis, den ich gesehen habe, war glaube ich 3.499 Euro. Ja. Das ist ein 1:20 Modell. Das sieht wirklich geil aus mit der Beleuchtung und es schwebt halt wirklich auf so einer Magnetplatte irgendwie. Aber das ist, da hört es für mich auf. Ja. Also das ist schon grenzwertig. Wobei man dazu sagen könnte, ich hatte mir auch von Jurassic Park, hatte ich mir auch so ein Diorama angeguckt. Das ist von den Iron Studios, das ist hier so ein komisches Modell. Das ist irgendwie im 1:10 Maßstab. Das ist halt dieser legendäre T-Rex-Ausbruch aus dem ersten Teil, wo irgendwie der T-Rex brüllend mit einem Fuß auf dem Dach liegenden Explorer, einem von dem Explorer, wo die Kinder drin saßen, steht. Der Zaun ist kaputt. Und dann sieht man halt hier die beiden mit den Fackelnträgern an dem anderen Explorer stehen. Und du siehst ja, es ist zwar ausverkauft, aber der letzte aktuelle Preis war einfach 3.299 Euro. Also ich muss auch sagen, boah, ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen uns beiden. Also ich mag ja auch ein bisschen Nerd-Stuff, egal ob das jetzt von Games oder von Filmen ist, ne? Mhm. Aber ich mag halt eher solche Dioramas, als wie jetzt zum Beispiel Lego. Dass ich mir, obwohl es, naja, Lego-mäßig, du baust dir das auf, es sieht, gut, es ist zwar immer noch Lego, aber du hast, es ist ja auch eine gewisse Art von Szene, die du dir da hinstellst. Also praktisch ja, ähnlich wie ein Diorama. Aber du kannst dir die Szene anpassen. Du kannst sie dir anpassen, genau. Aber ich bin halt so dann wieder derjenige, wo ich sage, genau das, dieses Jurassic Park Diorama, was du jetzt zum Beispiel eben gerade aufhattest, da bin ich, glaube ich, eher dafür. Und ich habe auch so ein bisschen was davon auch daheim stehen. Zum Beispiel Batman habe ich da eine Figur stehen. Mit dem Joker zum Beispiel kann man grob auch als Diorama bezeichnen, will ich jetzt mal so hinstellen. Das war, glaube ich, von dem Batman Arkham Origins Game. Mhm. Da habe ich mir extra dieses Pack geholt, wo das Game und mit der Figur dabei ist. Ja, sowas, das habe ich irgendwie, weiß nicht warum, da habe ich mehr, komme ich mehr mit klar, sagen wir mal so. Das ist mehr so mein Ding. Aber du würdest auch für so ein Diorama, was irgendwie, weiß ich nicht, ein paar 50 Zentimeter lang ist, Maßstab von 1:1:20, 1:10 hat, Da würdest du keine 3.299 Euro ausgeben. Da würdest du wahrscheinlich auch von deiner Frau ordentlich einen auf den Deckel kriegen. Das ist das. Auf jeden Fall. Es sieht halt wirklich legendär aus. Es sieht richtig geil aus. Ich meine, die Figuren, das ist geil. Ich gehe mal stark davon aus, also, dass das definitiv handgemacht ist. Ja, ja. Sonst wäre es schon gar nicht so teuer. Also da liegt wirklich sehr viel Liebe drin, sehr viel Detail. Details natürlich en masse. Und man denkt wirklich, das ist die Szene gerade aus dem Film. Ja. Ja. Das ist wie so ein Standbild, was du dir in die Ecke stellen kannst und sagen kannst, genau. Geil. Das sieht zwar echt hammermäßig geil aus, aber natürlich für den Preis never. Also würdest du sagen, dass sich der Lego-Look, der teilweise auch nippelige Brick-Lego-Look, ein bisschen abschreckt auch bei sowas? Oder, weil du bist schon der, das muss schon, wie sage ich jetzt, also Lego sieht halt aus wie Lego. Ja, aber das soll es ja auch. Also ich finde, das soll es ja auch. Es soll ja auch aussehen wie Lego, weil ich meine, Lego hat ja jetzt die letzten Jahre auch einen enormen Hype ausgelöst. Also ich meine, guck mal, wie lange es jetzt schon Star Lego Wars. Gibt. Alleine Star Wars. Alleine Star Wars. Ich meine, da fluche ich ja immer noch drüber. Deswegen bin ich froh, dass ich zwei kleine Kinder habe. Ja. In meiner Kindheit, wenn ich mich zurückerinnere, glaube ich, gab es noch kein Star Wars Lego. Es gab auch kein Indiana Jones Lego. Das kam jetzt erst alles, so in den letzten, ich würde jetzt mal grob sagen, 15 Jahren. Das ist aber jetzt nur geraten. Kann auch ein bisschen länger sein oder kürzer, ist ja egal. Und da kam das jetzt alles und ich bin ja auch so ein totaler Star Wars Fan. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass mein kleiner Sohnemann, wenn er in das gewisse Alter kommt, sich da auch ein bisschen für begeistern kann. Und dass ich praktisch das mit meinem Sohn dann irgendwie nachholen kann. Gerade dieses Star Wars Lego. Oh, da habe ich so Bock drauf. Da habe ich echt so Bock drauf. Diese ganzen Raumschiffe und so ganzen. Ja, so hole ich mir meine Kindheit praktisch, was Lego Star Wars betrifft zumindest, irgendwo nach, über meinen Sohn. Aber mein Sohn soll seinen Spaß damit haben. Er soll ruhig damit spielen. Also ist jetzt nicht, dass ich jetzt, was ich, wie teure Sachen dann von Lego Star Wars kaufen würde, wo ich dann sage, hier, das baust du auf und dann stellen wir es irgendwo hin und lässt die Finger von. Ja, also das kannst du ja auch nicht machen. Würde ich auch nicht. Aber da habe ich echt schon Bock drauf. Und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung sich da mein Sohn dann so interessiert. Weil ich denke mal, ich glaube, ich liege wirklich richtig, wenn ich behaupte, dass wirklich jedes Kind mit Lego spielt. Sei es jetzt das Standard-Lego, wie man es kennt. Also oder zumindest, Lego Duplo. Zumindest mal mit in Berührung kommen mit irgendwas, was aus dem Hause Lego kommt. Also ich glaube, gerade für Kleinkinder so dieses Duplo-Ding, irgendwie. Ja, ich meine, das hat ja meine Tochter auch. Also Lego Duplo hat sie gespielt. Dann gibt es ja noch dieses Lego Friends. Ja, genau. Gibt es ja auch noch. Wobei das für Kleinkinder mit den kleinen Teilen ist auch schwierig. Es kommt ja drauf an. Das ist ja, du musst ja immer gucken, nach welchem Alter, ist ja klar. Ja. Und ja, gut, ein bisschen Playmobil, da bin ich aber jetzt nicht so der Big Fan von eigentlich. Wobei ich damals auch nicht so richtig mitgespielt, weil ich finde, man kann mit Lego irgendwie mehr anfangen. Man kann, ja, du bist halt flexibler mit Playmobil, mit Lego als mit Playmobil. Wobei, wenn wir jetzt den Vergleich legen, ja, es ist schwierig, aber wir hatten ja das Thema kurz, da ging es darum, den Ecto 1. Mhm. Ne? Ich hatte den als Lego-Set zur Alternative und den von Playmobil. Mhm. Der von Playmobil sieht schon gut aus. Ja. Also der Ecto 1 von Playmobil, Junge, der macht auch Sound, da ist eine Batterie drin, der blinkt auch schön. Den habe ich auch live schon gesehen, also auch mit der Feuerwehrstation. Ich hatte hier nur in dem Spielwarengeschäft jetzt schon den Karton in der Hand. Aber hab ich mir gedacht, nee. Ja, ich habe das mal live aufgebaut gesehen, das war vor 2 Jahren, glaube ich, war es. Da waren wir im Urlaub gewesen und da war nicht weit weg von dem Ort, wo wir waren, in der Fränkischen Schweiz war das, der Playmobil Park. Und da sind wir dann halt mit meiner Tochter dahin und da ist natürlich, was ja typisch ist, läuft durch den Park. Ja. Wo endet der Park? Wo ist der Ausgang? Muss durch den Laden durch. Ja, natürlich. Ja, damit du nochmal schön shoppen kannst. Wir sind jedem Freizeitpark. Und da haben sie natürlich allen möglichen Mist aufgebaut. Also wirklich von Lego sag ich schon, von Playmobil für Kleinkinder und dann immer weiter, zack, zack. Und da war dann halt auch das von Ghostbusters dabei. Mhm. Mit Beleuchtung, mit Ton, mit allem drum dran. Es sieht schon geil aus. Mhm. Lego kommt natürlich von dem, oder wenn man es vergleicht, ist schon nah dran, aber Lego ist halt Lego. Man muss halt diese Panüppel oder wie auch immer sehen, sonst ist es ja nicht Lego. Mhm. Ja, aber wie gesagt, für mich persönlich, ich mag halt diesen Realismus. Mhm. Also diese, Detailverliebtheit, die da in manchen Sachen drin steckt, damit es so nah wie möglich am Original drankommt. Mhm. Wie wir ja eben schon gesehen haben, egal ob das jetzt das Pack hier, dieses Diorama von Jurassic Park ist oder so, die sind ja so gut wie unbezahlbar. Mhm. Also das würde ich mir echt nicht kaufen. Wirklich nicht. Da wäre ich schon eher am Überlegen, ob ich mir aus dem Internet irgendwelche Teile zusammensuche, mir das selber baue. Weißt du, so ein bisschen mit Gips, mit Holz und mit Draht hier, den Zaun. Und ja, da muss man aber auch, schon Händchen für haben. Ja. Und dann vielleicht irgendwelche maßstabsgetreu irgendwelche Actionfiguren, die geil aussehen und die Fahrzeuge vielleicht dazustellen oder selber bauen. Ja. Frisst halt sehr viel Zeit, aber das ist dann Handarbeit und ist wahrscheinlich... Ja, gibt es ja auch von Revell zum Beispiel. Gibt es ja auch viel Zeug. Auch Star Wars gibt es auf jeden Fall. Bei Park bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher. Mhm. Ich glaube... Ghostbusters, den Ecto, gibt's glaube ich von Revell. Und den DeLorean glaube ich auch. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Aber ich weiß nicht. Revell ist halt auch immer so ein Ding. Weißt du, das ist nicht so, weiß ich nicht. Also wenn dann schon wirklich sowas wie so ein Diorama. Also da stehe ich schon voll drauf. Also ich finde jetzt hier in der Schnellsuche finde ich jetzt hier nur Lego und Playmobil. Ich meine, das ist auch das Einzige, was ich mir damals auch direkt in den Playmobil-Park dann gekauft hatte. Das war ja dann der Marsch, das Marshmallow-Männchen. Mhm. Den hast du ja auch. Ja, genau. Den habe ich mir geholt, weil ich dachte, ach, das ist cool, das ist von Playmobil, sieht dem Original ja wirklich absolut ähnlich. Und ich dachte, ach, so ist das, den kann ich mir kaufen. Ja. Den stelle ich mir daheim hin. Das ist für mich wiedererkennungswert. Steht auch neben dem Ghostbusters Hauptquartier daneben, passt natürlich maßstabsmäßig überhaupt nicht, weil er viel zu klein ist, aber er sieht geil aus, steht dahinter. Es gibt aber, glaube ich, vom Playmobil noch eine etwas größere Version, die aber zu dem Feuerwehrgebäude von Playmobil von der Größe her passt. Es würde, glaube ich, auch bei deinem nicht passen. Mhm. Weil die Dimension von dem Gebäude, was du hast, der, keine Ahnung, der müsste ja weiß ich wie groß sein. Ja, das stimmt. Und Nee, das würde nicht hinpassen, aber ja. Man sieht halt die Unterschiede. Hm. Und wie gesagt, dieses Diorama und diese Detailverliebtheit, die mag ich dann lieber als wie jetzt Lego. Hm. In dem Sinne. Nee, akzeptiere ich auch voll und ganz. Ne, jeder hat ja auch sein Hobby. Hm. Das ist halt dein Hobby. Hm. Ja, mein Hobby ist halt, ich sammle Filme und Serien und so ein Zeugs. Ja, aber stell mir auch gerne mal Nerd-Sachen hin. Mag ich wohl. Also wirklich das, was mich auch so begleitet hat. Also so ein DeLorean zum Beispiel, den würde ich mir zum Beispiel auch hinstellen wollen. Oder irgendwas anderes halt. Ne? Aber dann natürlich nicht aus Lego. Das Lego-Set zum DeLorean ist furchtbar. Das gefällt selbst mir nicht. Nee. Ich kann es dir ja gerade mal zeigen. Ja? Ich google es gerade mal. Aus Lego natürlich nicht. Der gefällt aber selbst mir nicht. Aber es gibt ja verschiedene Modelle da, ne? Von dem DeLorean. Egal, ob das jetzt vom ersten, vom zweiten oder vom dritten Film ist. Aber es kommt immer drauf an, welche Größe davon. Mhm. Und da gibt es manche, die sind gut bezahlbar, aber die sind halt, die sind so klein. Also der muss schon eine gewisse Größe haben und darf aber auch wiederum nicht so teuer sein. Ja, ist halt je größer, desto teurer. Ja. Ne? Aber ja, das Ding hier von Lego, das sieht aus wie ein Kasten. Du siehst ja, das gefällt selbst mir, selbst mir gefällt das nicht. Nee. Ne? Also. Das Ding ist, ich habe ja in meiner frühen Jugend, ich hatte auch so, weil du das gerade angesprochen hattest, ich hatte auch so eine Revell-Zeit. Ne? Also ich habe irgendwelche Flugzeuge und Kampfhubschrauber und so ein Kram habe ich auch zusammengebastelt. Also ich habe sehr, sehr, sehr lange, war ich kontaminiert mit Plastikkleber von Revell, mit Bastelkleber. Hab da auch sehr viele Dämpfer eingeatmet, was wahrscheinlich auch heute einiges erklärt bei mir. Aber deswegen ist so dieser Reiz, etwas selber zu bauen, auch wenn es ein Set ist, ne? Also jetzt nicht selber komplett was aus dem Boden stampfen und sich dann hinstellen und sagen, das habe ich komplett selber gemacht, sondern so einen Bausatz aufbauen, diesen Prozess etwas zu bauen, natürlich mit Anleitung, weil da habe ich dann zu sehr zwei linke Hände, als dass ich, wie zum Beispiel du hast mir hier aus Crash Bandicoot aus Holz einfach mal diese Voodoo-Macker, diese Maske da mit dem Aufsteller, rattenscharf, wäre ich nicht in der Lage zu. Das ist ja auch erst instande gekommen, weil ich habe mir ja selber diese Maske gemacht. Wo ich dir das ja gezeigt habe, habe ich gemerkt, oh, dem gefällt das. Und ich sage, oh, dauert immer lange, hat er bald Geburtstag. Ja. Und dann kam ich auf die Idee, dann mache ich das. Und dann macht das war ja auch, das war ja auch gerade fast zeitgleich, wo das Remake, ja, oder kann man Remake sagen? Ja, ist ja eigentlich kein, ist ja kein Remake. Remaster. Ja. Das Remaster von den ersten drei Crash Bandicoot Time für die PS4 rauskam. Und ich sage, das passt einfach. Insane Trilogy hieß die, glaube ich, ne? Ja. Irgend sowas. Ja. Mhm. Und ja, dann habe ich gedacht, komm, ich lasse noch ein bisschen Holzheim und ja, was, und dieser was, geile Kuchen, dieser geile Kuchen, diese Wumba-Frucht. Ja, ja. Das war auch meine Idee, um die Umsetzung hat meine Frau gemacht, mit ein bisschen Hilfe von mir, ein bisschen Anleitung, weil ich sage, ja, das muss so und so und so. Weil wir haben auch gerätselt, wie sieht die Frucht eigentlich von innen aus? Ja. Weil das man sieht weiß man es eigentlich nicht. Man sieht sie nur von außen. Ja, man sieht das nicht. Und da haben wir echt gegoogelt nach der Wumba-Frucht und da haben wir wirklich gefunden, Innereien, wie die Innerei wirklich eigentlich aussehen soll und wie die eigentlich auch sogar schmecken sollte. Mhm. Ja? Und was das eine Mischung, Wumba-Frucht ist eine Mischung aus Apfel und was ich was allem. Und danach haben wir es dann irgendwie ausgemacht. Ja, das kam halt auch noch dazu. Also die letzten Jahre, da habe ich ja, oder habe ich ja immer darauf geachtet, so ein gewisses Motto an Geburtstagsgeschenken für dich zu machen. Das stimmt schon. Ja. Deswegen hatte ich dich ja dieses Jahr gefragt, weil wir das mal irgendwie vor Wochen hatten, da ging es um das Jurassic Park Tor und ob ja, man da irgendwie was aus Holz machen kann. Ja, genau. Ne? Da hatte ich auch wirklich mal überlegt gehabt. Und siehe da, Lego kam dir zuvor. Da hauen die auf einmal jetzt vor kurzem, hauen die dieses Set da raus. Ich krieg eine E-Mail, ich so, Alter, 300 Euro will ich haben. Also ich denke mal, aus Holz bauen würde ich hinkriegen, würde auch gut aussehen. Ja, worauf ich hinaus wollte, deswegen aber, hatte ich dich ja gefragt, bist du da irgendwie, ich weiß, genau, es ist doof, weil es ist ein Geburtstagsgeschenk, ich habe bald. Machst du da gerade was? Ja, ja, nein, nein, gut, geplant, weil ich will mir was von Lego kaufen. Zack. Genau. Nee, da hatte ich nichts geplant. Vielleicht mache ich das wirklich irgendwann mal. Übrigens, da hinten für mich oder so liegt noch dieser fette Verpackungskarton. Ne? Also, falls du dich fragst, was ist der da hinten? Ne? Da war das Lego-Set drin. Okay. Stranger Things unten und oben halt eben hier Jurassic Park. Ja. Ja, aber für das, ich denke mal, ich werde mir das auf jeden Fall irgendwann mal bauen. Also für mich dann halt. Auch das Tor und so. Ich glaube, das werde ich schon mal jetzt aus Holz ein Jurassic Park, sage ich schon. Aus Holz ein T-Rex schnitzen. Nein. Hammer und Meißel. Ganz ehrlich, da würde ich mir wirklich den T-Rex einzeln kaufen als Figur und daran dann passend das Tor dazu basteln. Mhm. Also das würde ich schon machen. Also das, ja. Aber aktuell, ich habe jetzt auch noch nicht so viel Platz, um das alles unterzukriegen. Ja, Thema Umzug, ne? Das ja, ist, hatten wir ja schon mal. Ja. Aber wenn das dann irgendwann mal passiert ist, dann habe ich eine bessere Dimension, was kann ich denn also machen? Weil ich will schon ein bisschen Nerd-Stuff mehr bei mir in der Männerhöhle haben, in der Man Cave. Man Cave, ja. Ja, ich habe, wie ich es ja schon mal gesagt habe, ne? Ich werde immer irgendwo auch ein Kind bleiben im Herzen. Und das sollte, glaube ich, auch jeder Mensch irgendwie trotzdem bewahren. Ganz ehrlich, bewahrt euch das. Ganz ehrlich. Definitiv. Immer, immer irgendwo im Herzen noch ein Kind bleiben. Ich merke es ja auch. Ich habe ja bei Facebook Bilder gepostet, immer hier, wenn ich gerade wieder mit Lego zugange war. Und ich habe dann, wurde dann auch darauf angesprochen, hier, Lego, bist du da nicht ein bisschen zu alt so? Sag ich, nö. Warum? Nö. Ne? Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht sagen, dass Lego mein Hobby ist, aber dieser Prozess, wie ich eben schon gesagt habe, des Aufbauens und des Hinstellens, das erfreut mich. Es ist Nerdzeug, ist genau mein Ding. Warum nicht? Warum muss ich mich draußen rechtfertigen? Nee, da musst du dich überhaupt nicht für rechtfertigen. Es ist ja auch, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, es ist auch ein Stück Nostalgie, steckt ja damit auch drin. Ja, ist so. Ja. Das war eine das richtig geile Zeit. Ja. Ich habe am Jurassic Park Lego Set, hier der Outbreak, der T-Rex Ausbruch, Verwüstung heißt das, habe ich dran gesessen und es liefen auf Netflix, weil die gerade in der Bibliothek von Netflix sind, alle drei Teile. Und ich habe die einfach laufen lassen. War mehr akustisch damit beschäftigt, weil naja, ne, visuell war ich mit dem Aufbau des Sets und das war eine richtig geile Zeit, ganz ehrlich. Ich habe ja heute, wo wir hier angekommen sind, bei mir habe ich ja gesagt, ich würde das gerne nochmal abreißen, eintüten, nochmal einpacken und dann nochmal komplett von vorne. Es war richtig geil. Und da ist mir auch erstmal aufgefallen, wie viele reale Tier-Sounds in Jurassic Park eigentlich benutzt worden sind, um die Töne der Dinosaurier zu realisieren. Ja. Also ich habe da Löwen, Delfine rausgehört und was und eine Kuh habe ich irgendwo noch gehört. Ganz komisch. Was mir aber auch nur aufgefallen ist, weil, wie gesagt, ich habe nicht hingeguckt. Ich habe zu 90% nur gehört. Das war für dich ein Hörspiel. Ja, so bei manchen Szenen so, da habe ich dann, ach ja, wo die dann den ersten Langhals da im ersten Teil, da habe ich dann auch nochmal, und dann setzt die Musik ein und dann hatte ich auch wieder Gänsehaut heute. Es ist einfach schön. Ich bin ein Nerd, ich bleibe auch immer irgendwie jung im Herzen und das bleibt so auch. Und das solltet ihr euch da draußen auch bewahren. Ja. Mit welchen Mitteln auch immer, die euch gefallen, ganz ehrlich. Und da braucht man sich auch nicht rechtfertigen. Nee. Ist so. Ist mir auch scheißegal. Ist so. Ist wirklich, so Kommentare von manchen, ja. Bist du jetzt noch ein Kind oder bist du? Ja, klar. Ja. Also an das Thema können wir definitiv einen Haken machen und den Hashtag ist so. Ist so. Fertig. Ja, machen wir die Folge jetzt auch. Es war ziemlich durcheinander. Ja, es war relativ unkontrolliert, hätte ich jetzt fast gesagt. Unstrukturiert. Unstrukturiert. Kann ja auch mal sein. Ja, war es jetzt auch einfach mal. Wir haben jetzt längere Zeit nicht. Wir haben jetzt einfach mal umhergeplappert. Ich habe einfach mal die Melmin reingezogen, ob sie wollte oder nicht. Mhm. Ja, war gut, ne? So, jetzt gucke ich mal, ob ich deinen Laptop hier noch zum Laufen bringe. Da habe ich dich ja eben wüst rüde unterbrochen. Ja. Keine Ahnung. Ich habe mir gespannt. Jetzt hier so eine ISO-Datei da auf den Stick gezogen. Dann gucke ich mal, ob das funktioniert. Ihr Lieben, denkt dran, wir sind bei Facebook. Hashtag unter vier Ohren, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Seite heißt unter vier Ohren. Die Podcast könnt ihr abonnieren bei Spotify und iTunes. Ebenfalls dort der Name jeweils unter vier Ohren. Auch mal eine Bewertung dann lassen. Und wir hören uns, jetzt hätte ich fast in alter... Wir sehen uns? Ja, wir sehen und hören uns, hätte ich... Nein, hier sehen wir uns nicht. Ich könnte ja vielleicht bei Facebook mal das eine oder andere Eindruck von dem Besprochenen jetzt mal posten. Also die Voodoo-Macker, die Maske, die du gebastelt hast. Ja, warum denn nicht? Ne? Die Vitrine. Das ist jetzt keine Schwanzverlängerung, wir sind explizit, ich darf es auch einfach mal so sagen, sondern einfach nur, ne, damit man mal versteht, was so mich reizt und was ich mir auch, wie ich eben schon sagte, im Herzen. Das können ja auch unsere Zuhörer, falls da auch so ein paar Nerds irgendwie unter euch sind, die vielleicht auch das wirklich mitfühlen können, wie wir so sind, vielleicht auch ein paar Bilder posten. Von definitiv. Was für Nerds darf ihr so bei euch in der Man Cave oder in der Girl Cave oder whatever, was ihr da so stehen habt oder vielleicht auch sogar selber gebastelt habt. Ja, genau. Ja, da könnt ihr ruhig gerne was posten, da würden wir uns freuen. Und in ein oder nächsten Folgen werden wir dann definitiv Stranger Things komplett thematisieren. Das hatten wir ja auch schon mal angeteased. Genau, da muss ich jetzt endlich mal dazu kommen, die ersten beiden Staffeln noch mal zu rewatchen. Genau, die habe ich ja schon mal oder nochmals durchgesuchtet. Mhm. Schneller wie ich. Ja, ist jetzt zwar auch schon wieder ein paar Wochen her, aber da freue ich mich drauf. Dritte Staffel haben wir beide noch nicht gesehen. Also ich warte praktisch, bis du erstmal aufholst. Nein, ja. Dann gucken wir zur gleichen Zeit die dritte Staffel. Und dann quatschen wir drüber. Und ich habe bei Facebook gelesen, die vierte ist schon angeblich bestätigt. Angeblich gab es wohl Anzeichen in der dritten Staffel dafür, dass da wohl noch was kommt. Das habe ich. Und durch einen ganz blöden Zufall, weil irgendjemand in meiner Freundesliste irgendeinen Beitrag von Netflix kommentiert hat, wurde ich auch direkt mal, ich sag mal, was die Emotionen des Endes der dritten Staffel. Keine Sorge, es passiert jetzt hier kein Spoiler, aber ich wurde gespoilert, in welche Richtung es geht und das fand ich kacke. So beim Rüberfliegen der Timeline, so zack, oh, das war aber so und so. Ich sage, danke. Ja, sowas ist natürlich immer scheiße. Ich halte mich schon explizit fern. Aber guck mal, wir haben jetzt heute den 15. Juli. Tag der Aufzeichnung. Ja. Ne, Tag der Aufzeichnung. Und die Serie kam am 4. Juni raus. Ist klar, dass man jetzt überall aufpassen muss, dass man nicht gespoilert wird. Ich bin Gott sei Dank noch nicht gespoilert worden. Ich habe das Einzige, was ich gesehen habe, waren wirklich nur die Trailer, die im Vorab mal kamen. Das Poster habe ich gesehen gehabt von der dritten Staffel, was mir echt super gefällt. Ich habe echt überlegt, ob ich mir das kaufe und schön in Bilderrahmen mache und mir ins Zimmer hänge. Fand ich cool. Ja, ich bin auf jeden Fall gehypt. Also ist mir auch vollkommen scheißegal, ob jetzt das Ende der dritten Staffel irgendwie einen negativ stimmt oder positiv stimmt. Die Serie an sich ist einfach nur der Hammer. Ja. Also egal welche Staffel, man ist da wirklich, gerade wenn man ein Kind der 80er, 90er ist, man saugt da so rein. Also allein die Titelmusik, ich kann die in Dauerschleife hören. Ja, wir haben sie ja eben im Vorgespräch schon kurz gehört, ne? Ja, genau, Und die holt einfach einen komplett ab. Und was die Serie praktisch so alles macht, also da erinnert man sich wirklich an an E.T., der Außerirdische. Man erinnert sich an diese ganzen Filme, ne? Oder Super 8 zum Beispiel. Oh. Der hat ja auch in den 80er oder 70er gespielt, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, einfach nur geil. Und da freue ich mich wirklich auf die dritte Staffel. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie soll 8 Folgen haben, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. 8 Folgen waren es. Okay. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil erst hat man ja gedacht, dass es, glaube ich, nur 3 Staffeln werden wird. Mhm. Aber wenn sie jetzt schon die 4. Staffel angekündigt haben, werden sie wohl die relativ schnell auch anfangen zu drehen, weil ein Punkt war ja immer die Kinder, ne? Ja, genau. Dass die nicht zu alt werden. Ja, ja, ja. Ne? Und ich habe aber jetzt auch schon irgendwie was gelesen, es gab wohl schon einen kleinen Clinch über die Schauspielerin, die 11, also 11 spielt, Elfie. Weil die startet wohl jetzt auch so langsam auch Hollywood-mäßig durch, hat jetzt in dem letzten Godzilla-Film eine Rolle gehabt und bla. Soll wohl jetzt auch irgendwie, wenn ich es richtig gelesen habe, wird vermutet zumindest eine Rolle ergattert haben in einem der nächsten Marvel-Filme und so. Und ja, da gab es halt wohl ein bisschen Clinch, dass die mehr Gage haben möchte. Mhm. Also, weißt du? Millie also, Bobby Brown. Genau, Millie Bobby Brown heißt sie. Ganz schön erwachsen geworden. Ja. Ich sehe hier gerade ein Bild mit langen Haaren. Ja, auf jeden Fall gab es da wohl auch irgendwie Clinch oder irgendwas, dass sie halt praktisch mehr Gage haben möchte. Ich meine, sie ist der Hauptcharakter, wenn man so will. Ne? Zwar die 4 Jungs auch, aber sie sieht sich vielleicht als Number One. Und nicht nach Nummer 11. Aber es sind, genau, gutes Wortspiel. Ja, mal gucken. Ich bin echt gespannt. Ich will die jetzt bald echt mal gucken. Also ich habe jetzt Urlaub. Innerhalb des Urlaubs will ich die auf jeden Fall sehen. Alter, ich habe auch Urlaub. Ich muss. Du musst erstmal Staffel 1 und 2 suchen. Ich, bin dran. Und dann nehmen wir einen schönen Podcast auf. Ja. Wir sind noch ein bisschen unschlüssig, ob wir das alles in einem Podcast verbauen oder ob wir 2 machen, wo wir uns erstmal über Staffel 1 und 2 unterhalten, wie sie uns gefallen hat oder was auch immer. Beziehungsweise was überhaupt war. So eine Art Recap. Und dann, wenn wir die 3. Staffel frisch gerade gesuchtet haben, dass wir direkt dann nur über die 3. Staffel mal reden. Was hat uns daran gefallen? Was hat uns daran nicht gefallen? Was war positiv? Was war negativ? Ja. Oder wo könnte es denn noch hingehen? Was könnte denn in der möglichen 4. Staffel vielleicht sogar kommen? Alter, ich habe eine Woche Urlaub, ne? Der Urlaub ist so vollgepackt mit Zeug, was ich mir vorgenommen habe. Stranger Things, Things 1, 2 und 3 und dann mit dir und hier Podcast. Und dann hier kriege ich ja jetzt hier bald mein Star Wars Set hier, mein erstes Star Wars. Ich habe überhaupt nicht mit Star Wars am Hut. Star Wars, ja. Das ist dieses Boost Set 75253. Das ist irgendwie hier mit so einem Motorpack irgendwie, da kannst du hier mit einer App hier am Tablet kannst du den irgendwelche Moves da einprogrammieren und bewegen, die sich mit den echten Sounds und so. Ich weiß nicht, warum ich es haben will. Ich weiß es echt nicht. Gut, ich habe auch 45 Euro gespart mit VIP-Punkten. Ich bin ja jetzt Leo VIP. Ich sammle die Punkte. Ich bin süchtig nach den Punkten auch ein bisschen, muss ich sagen. Und das gucke ich mir an und dann werde ich es dir zeigen und wenn ich mich daran satt gesehen und rumgefummelt habe, dann weiß ich nicht, entweder verkaufe ich es oder ich vermach's dir, ich weiß nicht. Also den kann man sich irgendwo hinstellen. Ist halt Lego, ich kann dir noch hier an die Nippel, kann ich dir noch ein paar weiße Fliesen dran machen, dass es glatt ist und so, dass man keine Nippel sieht und dass das, ja. Ey, der bewegt sich, der hier ist so hier, ne? Ja. Ja. Und die Sounds alles ist geil, dann muss ich dir mal ein Video zeigen, Junge. Also, meine Woche des Urlaubs ist pickepacke voll. Ich muss zusehen. Sehen mal zu. Und wir sehen zu, dass wir dann die Stranger Things Special-Folge ja auch bald mal in den Äther hauen. Also Staffel 1 und 2 habe ich in anderthalb Tagen durchgesuchtet. Wow. Ja. So viel Sitzfleisch habe ich nicht. Ich brauchte also eine Staffel am Tag ist schon... Bisschen Knabberzeug, das Rollo runter, schön düster machen und dann geht's los. Das Telefon aus, Handy weg und... Dann geht's los. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Mit der achten Staffel, ja klar. Mit der achten? Ich bin schon in der Zukunft. Nein, mit der 3. Staffel werde ich es genauso machen. Wollen wir Lost nochmal gucken? Ach, nee. Was? Nee. Warum nicht? Vielleicht entdecken wir nochmal irgendwas. Irgendwann mal ja, aber aktuell nein. Nicht? Ich habe die Serie jetzt insgesamt 5-mal gesehen. 5-mal. Mhm. Nee. Es wird auch nicht besser, ne? Also aus meiner Sicht wird es nicht besser. Nein, es wird doch dann sowieso nur wieder zu irgendwelchen Diskussionen und Debatten und ist das vielleicht doch so und nicht anders? Und nee, es ist religiös, es ist nicht wissenschaftlich. Ja, ist so. Weißt du, am Ende kriegst du halt eben eine religiöse Auflösung statt eine wissenschaftliche und das nervt mich. Weil die Serie so bitte, wir schlittern hier schon wieder an Lost. Es geht ja jetzt schon los. Ja, ich will deswegen, das auch nicht. Ich glaube, das Thema Lost hätten wir vor 10 Jahren. Ja, die Serie ist ins Licht gegangen, alle. Und ist vorbei. Ja. Naja. Nee, aber warum hat der Said da diese komische Nadja? Jetzt nicht. Nein, okay. Und auch in Zukunft nicht. Ja. drüber sprechen. Ich glaube, das Thema ist ausgelutscht. Da braucht man nicht. Mit wem ist Käthe nochmal ins Licht gegangen? Mit Jack, ne? Oder mit dem Sawyer? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr, ne? Ich antworte jetzt einfach mit keine Ahnung. Die Inselschlampe. Ah, ich will Jack. Ach nee, aber Sawyer ist ja auch ganz nett, der olle Beach Boy, der knackige. Der. Oh, aber der Jack, der kann mir helfen, der ist Arzt, der ist so hilfsbereit. Ja, ja. Ach, die Käthe. Naja, gut. Machen wir einen Deckel drauf jetzt hier. Machen wir da einen Deckel drauf. Deckel ist drauf. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Richtig.